dann haben wir Lust noch gehabt. Ja, als kurzes Input. So. Ja, mit einigen. Genau. Fange ich einfach an. Genau, also heute Ergebnisse und Perspektiven. Der wohl, wie Trotzki sagt, 1904 schon in seinen Grundzügen entstanden ist, aber er schreibt ihn erst 1906, also nachdem er auch quasi die Erfahrung der russischen Revolution von 1905 durchgemacht hat, auch wohl als Leiter des Moskau oder St. Petersburg, ich glaube, Petersburg. Okay. Genau, und versteht sich halt, was man auch wissen muss, er, wie wir jetzt auch neulich im Filmscreening bei Absolute Beginners gesehen haben, sozusagen, dass er von, also sozusagen erst Lenin näher steht, sich dann aber wohl auch aus teilweise persönlichen, aber auch politischen Gründen bei diesem Split dann eher den Menschewiki annähert und letzten Endes eher so eine politisch sich zwischen den beiden Fraktionen stehen sieht, beziehungsweise auch teilweise außerhalb links quasi stehen sieht in diesen Jahren. Und versteht das hier, glaube ich, auch teilweise als eine Kritik sowohl der Bolschewiki als auch der Menschewiki. Was er aber dann noch in dem Vorwort, ich weiß nicht, ob das alle gelesen haben, von 1919, geht er noch mehr darauf ein, inwiefern sich das für ihn auch verändert hat. Und vielleicht ist es auch, wie wir letzte Woche besprochen haben, glaube ich, entscheidend, die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Genau, und der Text befasst sich vor allen Dingen mit der Frage nach dem Charakter der russischen Revolution, die für, also ich glaube, Trotzki geht so ein bisschen von seiner Zeit aus und sagt ja schon am Anfang, dass quasi historische Analogien, die sozusagen mechanisch einfach nur die bürgerliche Revolution von 1789 mit der von 1905 vergleichen, fehlgreifen und was fragt eigentlich in einer gewissen, also wie er es selbst ausdrückt und was, glaube ich, auch den Titel dann letzten Endes bestimmt, inwiefern quasi die russische Revolution durch Besonderheiten charakterisiert werden wird, die quasi aus der sich durch gesellschaftlich-historische Entwicklung, die sich daraus ergeben und ganz neue historische Perspektiven eröffnen. Also die Frage, welche Besonderheiten ergeben sich und welche historischen neuen Perspektiven eröffnen die. Genau, also die Aufgabe, Möglichkeiten, die sich entwickeln in Revolutionen mit Hilfe der Analyse ihrer inneren Mechanismen erkennen. Generell, also ich wollte jetzt auch gar nicht weiter den ganzen Text durchgehen, weil ich glaube, dass wir das weitermachen können. Für mich wichtige Fragen sind einmal sozusagen, halt, was ist für ihn der Schritt von 1789 über 1848 zu 1905? Was ist die Kontinuität? Was ist in einer gewissen Art und Weise das Kontinuität? Und wie betrachtet er vor allen Dingen diese Phänomene im Weltmaßstab, auch so an Marx und Kautsky anknüpfend? Eine andere Frage, die sich für mich ergeben hat, ist so ein bisschen auch, weil das kommt im dritten Kapitel, glaube ich, dieses 1789, 1848, 1905, beginnt so ein bisschen, Geschichte wiederholt sich nicht. Und gleichzeitig beginnt einer der wichtigsten Texte von Marx mit diesem, sozusagen das an Hegel anknüpfen, bestimmte Dinge passieren zweimal in der Geschichte, und aber Hegel hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce, und wie sich das bestimmt. Also inwiefern wiederholt sich Geschichte und inwiefern nicht. Und was meint Trotzki damit, wenn er sagt, das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen. Was bedeutet das? Und dann vielleicht noch eine weitere Sache. Das sind jetzt alles nur Möglichkeiten, wir müssen das nicht alles durchdiskutieren. Aber gerade der Begriff der Nation taucht hier immer wieder auf. Und in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Bestimmung historisch, als wir das heutzutage gewohnt sind, seitens der Linken, glaube ich. Indem er nämlich eigentlich den bürgerlich-demokratischen Charakter der Nation aufweist. Und ich glaube, die Frage sozusagen, dann steht auch in dem Kapitel sozusagen, inwiefern, wie sich quasi dieser Charakter verändert hat, das würde ich sozusagen in den Raum werfen. Ja. Genau, und diese Frage jetzt nochmal nach diesem spezifischen Charakter, glaube ich, zu früh und zu spät. Das ist auch noch direkt im dritten Kapitel so eine Charakterisierung, die er macht. Inwiefern war 1848 zu früh und zu spät und inwiefern ist auch 1905 zu früh und zu spät? Aber was bedeutet das eigentlich für eine Revolution? Also steckt man da gegen den Sand in den Kopf? Den Kopf in den Sand? Ergibt man sich dieser historischen Situation und ist paralysiert oder nutzt? Also welche Möglichkeiten ergeben sich vielleicht auch daraus? Genau, das so. Das ist, glaube ich, was glaube ich so zur Diskussion stellt. Habe ich mir Eine Stelle, die mir noch besonders aufgefallen ist, ist die, das Jakob, also die Jakobiner quasi als die Höhe der bürgerlichen Demokratie zu bezeichnen. Was ich glaube, heutzutage kontraintuitiv ist. Wenn man sich in der Geschichtsschreibung, auch wenn man sich heutzutage aus seiner Perspektive die Französische Revolution anguckt, dann würde man eher den Ballhausschwur oder die Absetzung des Königs als den Höhepunkt und nicht einfach nur den jakobinischen Terror. Vielleicht sozusagen, was ist. Warum tut er das? Ich würde auf jeden Fall noch genauer auf, noch ins Hinterkopf reingucken, die Voraussetzung des Sozialismus und die einzelnen drei Punkte da besprechen. Ja, und zwar würde ich zum einen ganz gerne die, so die Unterschiede zwischen Europa oder beziehungsweise der westlichen Sozialdemokratie und der russischen nochmal irgendwie herauskehren und irgendwie tiefer besprechen, weil das ja auch eigentlich der Punkt ist, so warum er diese ganz eigene Theorie entwirft, eben aufgrund der spezifischen Lage Russlands. Wo ich so ein vages Verständnis nur von bekommen habe, war, inwiefern die Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft, also was für eine Bedeutung die für ihn hat. Also ich meine, er lehnt sie ab. Ich habe nicht ganz die klaren Differenzierungslinien irgendwie sehen können. Also vielleicht könnten wir darauf nochmal eingehen. Also inwiefern sind die Bauern eben notwendig, eben allein, weil sie eben eine große Masse in Russland bilden, um überhaupt die Revolution stemmen zu können. Sie sind dabei eben haben nicht die Möglichkeit, selbst eine führende politische Rolle einzunehmen. Aber inwiefern was ist das Charakteristikum von dem? Und ich glaube, in Bezug darauf vielleicht auch, wie er näher definiert, wieso das Proletariat eben wichtig ist. Also wo er eben die zahlenmäßigen Vergleiche anbringt und sagt, es ist nicht nur die Zahl, sondern es geht darum, wie eben das Proletariat durch soziale Beziehungen ihre politische Rolle zugeschrieben bekommt. Also dass man dieses, ich schaue gerade, wo meine Notizen sind, irgendwo macht er dieses Verhältnis auf, indem er sagt, dass eben Produktivverhältnisse oder der technische Stand eben nicht unmittelbar in der politischen Kraft der Klasse niederschlägt, sondern dass dazwischen soziale und politische Faktoren vermitteln. Das was das auch heißt. Diese drei Sachen. Ich wollte kurz auf Diktatur des Proletariats und Bauernschaft eingehen. Ganz kurz. Ich schaue jetzt ein bisschen weiter hinten, aber weil wir es auch letzte Woche schon mal hatten. Ich weiß nicht, soll ich es machen oder nicht? Ready. Ich überlege gerade, weil jetzt, also bei der Sammlung der Themen und so weiter, es sind viele Themen auf einmal auf dem Tisch. Weil ich glaube, ich kann es so halt so in einem Satz beantworten. Also nicht in einem Satz, ja. Aber also ich glaube, so der entscheidende Punkt, den hier Trotzki macht, also die Losung Diktatur des Proletariats der Bauernschaft war die Losung der Bolschewiki damals. Es gab drei Konzeptionen. Es gab die menschewistische Konzeption, die gesagt hat, erstmal eine liberale Demokratie. Dann gab es die bolschewistische Konzeption gegen die Diktatur des Proletariats in der Bauernschaft. Und dann gab es irgendwie die Position Trotzkis, der sagt, nein, Diktatur des Proletariats. Und ich glaube, das Argument, was er hier drin macht, und ich weiß nicht, ob das bei Lenin so tatsächlich, ich meine, verweise auf die Schrift, zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der russischen Revolution. Ich habe die Schrift nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht genau, aber was sein Argument hier ja ist, ist, dass die Bauern keine eigenständige Partei bilden können und deswegen auch nicht teilhaben können an der Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. Sie können teilhaben nur unter der Führung des Proletariats, aber nicht als eigenständiger Teil. Das kurz dazu. Und ganz kurz, und da ist auch noch die Frage, das können wir uns auch an dem Punkt genau anschaut, nämlich diese ganze Frage, wer führt wen. Ne? Das macht er ja da sehr, sehr schön auf. In Ergänzung dazu, es gibt eine Partei, die sich der Bauernschaft zuwendet, und das sind die Sozialrevolutionäre, die aber letzten Endes auch kleinbürgerliche Intellektuelle sind, die halt die Bauernschaft in einer gewissen Art und Weise politisieren wollen. Und das ist die Frage, welche politische Partei nimmt diese Bauernschaft quasi in Anspruch, weil sie gründen nicht von selbst aus eben eine Partei. Aber es gibt Parteien, die nicht also das ist so, die Narodniki quasi waren selbst sozusagen eine früher sozialistische Form, die halt quasi aufs Land gegangen sind und dort versucht haben, Bauern zu agitieren. Aber es waren immer kleinbürgerliche Intellektuelle sozusagen aus den Städten und Intelligenzen. Kurz vielleicht auch noch dazu, also ich hatte das jetzt, also ich weiß, es ist, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, diese drei unterschiedlichen Positionen gab, aber sozusagen ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall später auch nochmal sich anzugucken. Also ich glaube, so die Frage irgendwie, ob man sozusagen Bauernschaft mit, also wohl sozusagen um die Losung, Diktatur des Proletariats und Bauernschaft hängt halt ganz eng irgendwie mit der Frage sozusagen, also des Charakters irgendwie der Revolution, ob es eine demokratische sozusagen oder sozialistische ist zusammen. Und ich glaube, er charakterisiert ja gut an der einen Stelle in dem Kapitel, keine Ahnung welches Kapitel, sozusagen, was das Widersprüchliche irgendwie ist, also da in dem Punkt sozusagen, dass man die Bauern auf jeden Fall auch braucht, also um die Diktatur des Proletariats erreichen zu können, aber was sozusagen in dem Moment, in dem irgendwie die Arbeiter dann also klare Positionen sozusagen beziehen und klar sozusagen auf Enteignung und so weiter gehen und auch diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land versuchen, also dagegen anzukämpfen, dass dann sozusagen gewisse Schichten, so hatte ich das verstanden, der Bauernschaft sozusagen sich dann natürlich auch gegen das Proletariat wenden. Also das ist sozusagen das, am Anfang, um irgendwie die Herrschaft zu vertiefen, man irgendwie vor allem in einem Land wie Russland irgendwie natürlich die Bauernschaft braucht, um es zu konsolidieren. Und dann im nächsten Kapitel, also ich glaube dann das proletarische Regime, dann geht sozusagen Trotzki da also über sozusagen zu sagen, wo dann das Problem ist in dem Moment, wo sozusagen dann Kollektivierungen und so weiter begonnen werden. Glaube ich, dass das auch wichtig ist. Aber ein wichtiger Punkt, okay, um es jetzt abzubrechen, ein wichtiger Punkt, den ich auch noch besprechen wollte, war am Anfang, den ich interessant fand, vor allem auch so, weil ja immer wieder jetzt im Lesekreis so die Frage so von ja, Lenin zu Stalin und so weiter immer wieder gekommen ist, auch einfach so auf die Eigentümlichkeit des russischen Staats und überhaupt die Entwicklung, also das, was in den ersten beiden Kapiteln so gemacht wird und auch wirklich so eine grandiose Analyse dessen irgendwie einzugehen, was da irgendwie die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten vielleicht zur deutschen Sozialdemokratie und zur Entwicklung in der deutschen Sozialdemokratie in Deutschland. Sorry, ja. Ich will es jetzt nicht zu lange anfangen, aber ich glaube, so, also der Text ist ja sehr stringent aufgebaut. Und ich glaube, es muss vielleicht auch sinnvoller gehen, zum psychologisch durch, weil gerade die ersten beiden, Kapitel, also die Besonderheiten der historischen Entwicklung und dann Stadt und Kapital, glaube ich, eigentlich so sehr gut versuchen, die spezifischen Gegebenheiten in Russland aufzuzeigen. Und dass denen, also das dritte Kapitel dann 1789, 1840, 1905, darauf aufbauen. Die ganzen Unterschiede werden irgendwie erst klar, wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die, also was bringt eigentlich die soziale und ökonomische Analyse von Trotzki hervor, was er da irgendwie als Material verwendet, um die tiefergehenden Fragen dazu zu beantworten. Deswegen würde ich vorschlagen, ein bisschen näher in den Text rangehen. Mhm. Wie? Also, habt ihr alle Seiten zusammen? Hier sollten wir uns da gerade in dem ersten Kapitel so das Verhältnis von Staat und also wie das sich doppelt äußert, irgendwie einerseits die Rolle des Staates so irgendwie im Westen, also wie es in Russland ist. Genau, ich glaube, wir sollten die Frage des Staates überhaupt im Blick behalten, weil die Staatsformen, also hier tauchen halt verschiedene Staatsformen drin auf im ganzen Text, die man irgendwie versuchen muss auseinanderzuhalten. Also wir haben hier sowohl Absolutismus, als auch irgendwie Bonapartismus, als auch die Perspektiven der Diktatur des Proletariats, was halt alles irgendwie verschiedene Staatsformen hier darstellen. Mhm. zweiten ist der Satz, der Kapitalismus erscheint als ein Kind des Staates in Russland. Weil das so ein bisschen irgendwie das Verhältnis aufmacht, dass man irgendwie in Russland die Situation hat, dass es irgendwie ein sehr rückständiges Land ist, mit diesen Faktoren, die er da aufmacht. Ich weiß gar nicht, was die Gründe sind, das habe ich vergessen, was die Gründe sind, ich kann es jemandem sagen. Aber gleichzeitig man einen extrem starken Staatsapparat hat. Also eine große Armee, riesiges Beamtentum etc. etc. Und ich würde gerne so auf 230 also Lippen drin. Wie fängt der ab? So wurde auf der Grundlage der russischen Wirtschaft errichtet, russische Staat. Also wurde der auf der Grundlage der russischen Wirtschaft, so fängt er. Das ist so mittendrin, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Stelle so geeignet ist. Egal, ich lese sie mal vor. So wurde der auf der Grundlage der russischen Wirtschaft errichtete russische Staat durch den freundlichen, mehr noch den feindlichen Druck der benachbarten Staatsorganisationen vorwärts getrieben, die auf einer weiterentwickelten ökonomischen Basis entstanden waren. Von einem bestimmten Zeitpunkt an, besonders seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, trachtete der Staat nach allen Kräften, die natürliche ökonomische Entwicklung zu beschleunigen. Neue Zweige des Handwerks, Maschinen und Fabriken, Großproduktion und Kapital scheinen sozusagen künstliche Aufpropfungen auf den natürlich-wirtschaftlichen Stamm zu sein. Der Kapitalismus erscheint als ein Kind des Staates. Von diesem Standpunkt aus kann man allerdings auch sagen, die ganze russische Wissenschaft sei ein künstliches Produkt staatlicher Bemühungen, sei künstlich auf den natürlichen Stamm nationaler Unwissenheit aufgesetzt. Ja, und so weiter und so fort. Ich weiß ja gar nicht, ich habe die Namen geschrieben. Das ist ja eher, dass es erscheint. Ja, genau. Eben. Aber das ist halt quasi eine ökonomische Entwicklung, glaube ich, also ist verstanden, eine ökonomische Entwicklung gibt, die der Staat versucht, nach seinem Dünken quasi zu beeinflussen und wo er dann auch auf die Entwicklung direkten Einfluss nimmt. Aber ich glaube, vielleicht wäre es sinnvoll, zunächst erstmal zu klären, was die gewissermaßen die normale oder die westliche Entwicklung ist, der er das gegenüberstellt. Weil das, die ja eigentlich auch gewissermaßen Auslöser oder das Russland ist gewissermaßen Resultat dieser besonderen vorgegangenen Entwicklung. Also soweit ich das verstanden habe, charakterisiert er ja das so, dass er sagt, dass es eben, ganz am Anfang des Kapitels zeichnet er ja eigentlich auch nach bürgerlicher Theorie eben, wie sich überhaupt Gesellschaft ausdifferenzieren kann, dass sich eben ein gewisser Stand der Produktion erreicht werden muss, damit sich auch unproduktive Klassen an die Spitze der Gesellschaft als herrschende Instanz, die eben keinen Mehrwert produzieren, festsetzen können. Und dass eben der Wert, den sie abschöpfen, dazu führt, dass sie sich als Klasse immer weiter ausbilden können, ihre Institutionen und Organisationen wachsen können. Und, und der Punkt ist ja, dass er sagt, in Russland ist es hingegen aber so, dass eben diese Differenzierung anders vonstatten gegangen ist, nämlich so, dass dass aufgrund der aufgrund der Entwicklung der benachbarten Länder etc. eigentlich so ein Druck geherrscht hat, dass gewissermaßen der Mehrwert, der in anderen Gesellschaften in die Bourgeoisie gepumpt worden ist, in den Staat reingepumpt worden ist, weshalb eben der Staat überhaupt so eine große Rolle einnehmen konnte in Russland. So, vielleicht. Also einnehmen musste, denn sie waren primitiver als Europa, aber nicht so primitiv wie die Goldene Horde. Also sie waren in einer mittleren Bandbreite primitiv. Und das alles, darauf verweist er hier auch ganz im dritten Absatz, obwohl Russland bis zur Periode des Nowgoroder Fürstentums mit Europa auf einheitlichem Entwicklungsniveau war. Das heißt, dazwischen ist was passiert. Ja, ist diese Mongolenzeit, ist das, was dazwischen passiert ist. Und das hat Russland so runtergebracht, dass diese Normalentwicklung im westeuropäischen Bereich, also die global gerade die Nicht-Normalentwicklung ist, also die jetzt eurozentrisch betrachtet die Normalentwicklung ist, dass das höfische Handwerk sich anfängt für Märkte zu interessieren. Ja, ich war ja in Königstein am Ritterfestspiel am Samstag, habe das gelesen, hab mir gedacht, ob ich diese Schmiede da mal fragen soll, ob sie nicht Lust haben, irgendwie für den Markt zu produzieren. Also, ja, und in Russland war in einem Zustand, er beschreibt ein paar Bedingungen. Es hat mit Naturbedingungen auch zu tun, mit Ausdehnung, mit Entfernungen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Mongolen das wirklich niedergebrannt haben. Dass die da für die Machthaber haben wirtschaften können, die hatten nicht das Umfeld, um auch sinnvoll auf die Idee zu kommen, ich könnte ja mal was erarbeiten, was ich auf dem Bauernmarkt präsentiere. Ja, neben den Bauernprodukten Handwerkprodukte präsentiere und dann irgendwie gucke, gegen was ich das eintausche, ob es da schon Geld gibt oder so. Also das geschah in Russland nicht, in Russland fiel da zurück und fiel aber nicht so weit zurück, dass es kaputt ging, wie die Goldene Horde, sondern das Ganze konnte aufgefangen werden durch eine staatliche Macht- und Gewaltanstrengung, durch Zentralisierung, Ressourcenkonzentration und künstliche Ingangsetzung von Modernisierungsbestrebungen, für die es keine konkreten interessierten Subjekte eigentlich gab. Also dem musste in den Arsch getreten werden, dem wurde auch in den Arsch getreten, mit dem legendären Obermodernisierer Peter dem Großen, um Modernisierung in Gang zu bringen, auch immer ausdrücklich mit der Begründung, sonst macht uns der Westen kaputt. Schweden, Litauen, Polen, Deutschland, also Preußen. Das ist so der Konik. Ich finde sehr wichtig, dass er das mit dieser Novgoroder Periode benennt, denn bis dahin, 12. Jahrhundert, so war es durchaus feudaler, vergleichbare Entwicklung. Und dann kam in Europa eben dieser Freiraum für das Bürgertum, entwickelte sich so langsam und in Osteuropa ist das niedergerückt worden durch den Mongolensturm. Ich glaube so, die Stelle, die du vorgelesen hast, damit glaube ich ganz gut eigentlich, weil irgendwie viele Punkte auftauchen, auf die Trotsky einen Fokus legt und irgendwie zeigt, dass die russische Entwicklung nicht nur irgendwie so ein Sonderfall ist, sondern irgendwie immer ein sehr schwieriger Sonderfall und sehr widersprüchlicher Sonderfall, der gar nicht so leicht zu durchsteigen ist. Das drückt sich ja schon in so einem Satz aus, wie also die Grundlage der russischen Wirtschaft errichtete der russische Staat durch den freundlichen und mehr noch durch den feindlichen Druck. Also, das ist ja schon irgendwie, also erstmal komisch, was damit gemeint sein soll. Also, und ich finde, das macht ja eigentlich ganz gut in den Paragraphen davor, wo es eigentlich so um die Frage des Militarismus in Russland geht und so weiter. Dass du einmal diese Situation hast, dass das Kapital, was nach Russland einwandert und sowas wie kapitalistische Produktion überhaupt ermöglicht, ausschließlich aus dem Westen kommt, ja, also alles in Russland eigentlich mit ausländischem Kapital agiert wird. Und es dann aber Prozesse gibt, die verhindern, dass sich das wirklich entfalten kann. Und da scheint trotzdem irgendwie das Problem im Militarismus zu sehen. Also ein paar Sätze vorher, das geht los mit der Gelehrte Panik Rüger. Da geht es um Industrieprotektionismus. Also auf derselben Seite wie. Im ersten Kapitel auch noch. Ach nein, Entschuldigung, das war falsch, was ich gesagt habe. Der Absatz geht los mit, das ist der allererste Absatz. Der erste Absatz ist das erste Kapitel, das ist ein bisschen verwirrt. Okay. Vergleichen wir die gesellschaftliche Entwicklung Russlands mit der Entwicklung der europäischen Staaten, indem wir deren gemeinsame Züge zusammenfassen und die Unterschiede zwischen. Okay, es war auch wieder falsch. Ein paar Absätze runter als Folge dieses von Westeuropa ausgeübten Drucks. Schwerer Start. Als Folge dieses von Westeuropa ausgeübten Drucks verschlang der Staat einen unverhältnismäßig großen Teil des Mehrproduktes, das heißt, er lebte auf Kosten der gerade formierten, privilegierten Klasse und verzögerte damit deren ohnehin langsame Entwicklung. Aber das ist nicht alles. Der Staat stürzte sich auf das notwendige Produkt des Bauern, beraubte ihn seiner Existenzmittel, vertrieb ihn damit von dem Boden, auf dem er sich gerade angesiedelt hatte, und und hemmte so das Bevölkerungswachstum, bremste die Entwicklung der Produktivkräfte. In dem Maße also, in dem der Staat einen übermäßig großen Teil des Mehrprodukts verschlang, hinderte er die ohnehin langsame Differenzierung der Stände und in demselben Maße, indem er noch einen bedeutenden Teil des notwendigen Produktes wegnahm, zerstörte er selbst die primitiven Produktionsgrundlagen, die seine Stände waren. Um aber weiter bestehen, funktionieren und sich also vor allem den hierfür notwendigen Teil des gesellschaftlichen Produkts aneignen zu können, brauchte der Staat eine ständisch-hierarchische Organisation. Und das ist ja irgendwie zutiefst widersprüchlich, was Kostki da beschreibt, wie dieser Staat gerade funktioniert. Es ist einerseits ein Staat, der auf kapitalistischer Produktion bereits beruht, sozusagen, wenn das die Voraussetzung ist, hat es aber gleichzeitig damit zu tun, dass er irgendwie so stark eingreifen muss, dass er den Kapitalisten nicht nur den Mehrwert abzweigt, sondern sogar irgendwie noch die notwendigen Produktionsanteile, was die ganze Produktion sofort wieder hemmt und so weiter, und die kapitalistische Produktion sich überhaupt nicht entfalten kann und infolgedessen die ganze soziale Differenz, also sozusagen der Klassenwiderspruch, sich überhaupt nicht in der Stärke ausprägen kann, wie man das schon im Westen irgendwie hat. Ja. Also es scheint irgendwie also eine von den grundlegenden Prämissen zu sein, die trotzdem als Problem aufstellen. Darf ich dazu? Ja. Also du hast ja gerade eingangs schon gesagt, dass hier sozusagen von verschiedenen Staatsformen die Rede ist, also absolutistischer Staat, irgendwie dann Diktatur des Proletariats und so weiter. Also mir ist nicht ganz klar, inwiefern das, was er hier beschreibt, also auch wenn sozusagen es einen Unterschied zu, also wie Betül auch gesagt hat, quasi im Westen die Entwicklung, also die ganzen Revolutionen von Deutschland und Frankreich und so weiter hat es, wo man irgendwie vom bonapartistischen Staat spricht, der ja auch sozusagen sich über die Gesellschaft erhebt und auch wie hier sozusagen also ein gewissen Anteil sozusagen des Mehrprodukts und nicht noch das notwendige Produkt verschlingen. Inwiefern es da einen Unterschied gibt zwischen sozusagen also dem Phänomen des irgendwie Bonapartismus im Westen und das, was sozusagen immer mehr in Russland dann passiert. Also inwiefern es nicht eigentlich, was trotzdem versucht zu zeigen, eigentlich auch darauf hinausläuft, dass man den russischen Staat als bonapartistisch bezeichnen könnte, weil ich meine, die Vermittlung irgendwie, also steht ja auch an einer Stelle, dass sozusagen, also du hast ja richtig gesagt, das Kapital wurde massenweise halt aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland vor allem und auch den USA und so weiter in Russland reingestellt. Und die Vermittlung, also lief aber über den Staat und der Staat hat einen Großteil davon verschlungen. Und zum Beispiel sowas wie Industrieprotektionismus und so weiter, was hier noch gesagt wird, was sozusagen auch im Westen irgendwie analog, also irgendwie merkantilistischen sozusagen, also in der Periode sozusagen der Fall war, wird hier gar nicht mehr sozusagen, wie sozusagen der liberalen Ära des Kapitalismus der Fall war, gar nicht mehr sozusagen geguckt, dass insgesamt irgendwie der Gesellschaft sozusagen, also beziehungsweise vor allem irgendwie natürlich den Kapitalisten zugutekommt, sondern vor allem der Staat. Also irgendwie gibt es so eine komische, also das verstehe ich noch nicht ganz, so eine komische sozusagen Identität zwischen, also den Interessen irgendwie des Staats mit Kapitalismus. Also es gibt gar nicht mehr sozusagen die Unabhängige, also die Bourgeoisie ist ja auch mega schwach in Russland, aber sozusagen, also die Stelle, die du vorlesen wolltest, der gelehrte Panegyriker und so weiter, steht ja auch, also an der Stelle steht ja auch sozusagen, dass es wirklich nur, also aus rein fiskalischen oder militärtechnischen Erwägungen dieser Protektionismus aufrechterhalten wurde, also diese ganze Schutzzollpolitik und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht irgendwie die Wirkung, die im Westen gehabt hat, also wirklich Klassen wirklich auszudifferenzieren, also vor allem so Staatsbürgerschaften zu haben. Und daher ist so ein bisschen die Frage, okay, ist es Bonapartismus, aber irgendwie halt auch nicht, ne? Ja. Also, es ist halbasiatische Despotie. Also, ja, ja. Das benutzt er jetzt hier nicht als Begriff, aber es ist eben... als Folge des von Westeuropa ausgeübten Drucks macht eben Russland nicht das, was Westeuropa auch macht. Also macht nicht etwas, was symmetrisch zu diesem Druck ist und versucht irgendwie das dass soziale Ausdifferenzierung, Handwerk, Konkurrenzfähigkeit und so sich zu modernisieren, sondern es beschließt, bevor Schweden uns das Baltikum verrückt macht, bauen wir eine hochseefähige Flotte, die wir vorher nicht hatten. Und mit dieser hochseefähigen Flotte schlagen wir Schweden und Schweden brettert dann noch einmal rein, wird dann rausgeworfen und ist Probleme der kapitalistischen Konkurrenz und der Verlockung dann sozusagen, dass man zu dem fortschrittlicheren Gebiet gehören will. Also dass man sich ein Vorbild nimmt an fortschrittlicheren Gegenden, wie irgendwie in den spanischen Niederlanden oder so, die ihre Reformation, ihren Erwerbsprotestantismus da hatten. Also bevor so etwas Attraktivität entwickeln kann, ist es die Strategie der Zaren, das militärisch zu überwältigen und sich militärisch nach vorne zu schieben und Grenzen zu erlangen, wo man intern kommt es zu einem Dauerkonflikt dann zwischen sogenannten Slavophilen und Westlern. Die Westler sagen, Russland muss werden wie der Westen. Und die Slavophilen sagen, dann kommen wir alle in die Hölle. Ja, also nur mal, wie sich das so widerspiegelt. Und die letzten Endes setzen sich die autokratischen slavophilen Kräfte durch. Ab und zu kommt man in Zahl ja so auf modernen Macht, aber der das natürlich nie ins Soziale ausgehen lässt, sondern der so charismatisch Modernisierung betreibt. Ich glaube, so der entscheidende Punkt in diesem Kapitel ist ja von Trotzki zu zeigen, dass obwohl irgendwie der zaristische Staat irgendwie sich auf eine administrative, militärische und finanzielle Macht, wie er ganz am Ende sagt, so eine große Macht hat in allen diesen drei Bereichen, dass es nicht so irgendwie ist, dass wie der Liberalismus in Russland sagt, dass da eine Revolution irgendwie gar nicht möglich ist, sondern Trotzki will in diesem Kapitel zeigen, vor allem, dass diese Revolution der einzige Ausweg ist aus diesem Schlamassel da mit dem russischen Staat. Da schreibt er nämlich, so schloss die administrative, militärische und finanzielle Macht des Absolutismus, die ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich im Widerspruch zur Gesellschaft in die Entwicklung zu behaupten, nicht nur die Möglichkeit einer Revolution nicht aus, wie der Liberalismus dachte, sondern die Macht der Revolution im Gegenteil zum einzigen Ausweg. Daher war der Revolution ein umso radikalerer Charakter sicher, je mehr die Macht des Absolutismus den Abgrund zwischen sich und der Nation vertiefte. Und ich glaube, das ist so irgendwie der Punkt, den man mit seinen, ich meine, da geht es ja auch durch, er macht irgendwie so gesagt, irgendwie administrativ, warum er irgendwie so stark administrativ geworden ist, also warum es die Bürokratie gibt, dann irgendwie die militärisch macht und dann auch zuletzt irgendwie die finanzielle Macht nicht nur irgendwie durch das Meer braucht, sondern durch das ausländische Kapital, wie Freddy gesagt hat. Ich glaube, wir müssen trotzdem Donners Frage im Hintergrund behalten. Also ist das schon Bonapartismus, was hier geschildert wird? Lukas? Also ich wollte zu der Bonapartismus-Frage nochmal sagen oder fragen. Und zwar, ich bin mir unsicher, inwiefern man es als Bonapartismus bezeichnen kann, weil ich dachte, dass eigentlich Bonapartismus sich gerade dadurch auszeichnet, dass es einen Widerspruch in der bürgerlichen Gesellschaft darstellt, weil es eben gerade eine neue Form von Diktatur oder Absolutismus oder wie auch immer ist, die sich gerade in diese Lücke setzt, dass die bürgerliche Form von Politik nicht mehr Gesellschaft leiten kann, aber die proletarische noch nicht. Man fände es in dem Kontext komisch, als Bonapartismus zu bezeichnen, weil es ja überhaupt keine postbürgerliche oder postbürgerlich ist ja falsch, aber dass es überhaupt kein Widerspruch, der erst aus der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist, darstellt, weil Russland vorher nicht bürgerlich war. Ja, ich wollte auch dazu eine Textstelle lesen, also die oder besprechen, die vielleicht ein bisschen länger ist, aber auch auf Seite 201, also ich glaube, für Marx ist die Diktatur der Bourgeoisie Bonapartismus und das drückt für ihn die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats aus. Und für Trotzki geht es hier, glaube ich, darum, inwiefern, also so wie du sagst, es ist zu früh und zu spät in einer gewissen Art und Weise 1848, das ist für ihn aber auch 1905 und ich glaube in einer gewissen Form auch dann 1917. Und natürlich ist das nicht Bonapartismus in diesem nationalen Maßstab, wie wir ihn in Frankreich beobachten können, Aber die Frage ist schon, inwiefern Bonapartismus selbst ein weltweites Phänomen ist, das alle diese Beziehungen weiterhin durchdrängt. Und deswegen, ich kann es nicht ganz klar beantworten, aber ich glaube, dass es so für Trotzki spielt ja hier schon das Proletariat die Hauptrolle. Also er sagt zwar, dass es eine bürgerliche Revolution ist, die aber die Hauptfigur des Proletariats auch wird. Und vielleicht ist es wieder dieser Charakter sozusagen, dass es noch nicht und nicht mehr. Weißt du, so, also es ist halt sehr scholastisch quasi, also es ist schwierig, das einfach so zu. Der Punkt ist, glaube ich, der Punkt ist ganz kurz, bevor du diese Stelle, bevor das ganz kurz dieser Einsatz, ich glaube, der Punkt, das ist mir auch nochmal klar geworden, als Daniel nochmal auf das Ende verwiesen hat, ist, dass Kapital, also selbst sich sozusagen im Widerspruch befindet zwischen nationalem Rahmen und internationalem Rahmen. Also wenn wir irgendwie davon reden, dass sozusagen die westliche Ökonomie irgendwie über den russischen Staat, also sozusagen, dass der russische Staat das vermittelt, dass irgendwie ausländisches Kapital eintritt und natürlich eine ganz gewaltige Menge davon für sich selbst abschöpft, dann zeigt es ja schon, dass sozusagen Kapitalismus selbst schon nicht mehr, obwohl es sozusagen im nationalstaatlichen Rahmen Kapital irgendwie entstanden ist und der Staat auch auf der Akkumulation des Kapitals beruht, dass das schon international eigentlich ist. Und es hier, also wie Trotzki in dem ganzen Text irgendwie aufmacht, natürlich ein Proletariat schon entstanden ist. Was aber sozusagen natürlich zahlenmäßig und so weiter natürlich noch Unterschied, also im Unterschied irgendwie zu Deutschland und so weiter, irgendwie unterlegen ist, aber dann geht er ja auch extra darauf ein, okay, was mit dem Bewusstsein, was ist irgendwie mit der politischen Führung und so weiter und was mit den Bauern, natürlich, also zahlenmäßig sogar noch viel mehr. Also verstehst du, der Punkt ist so, aber ist egal, vielleicht kann das noch nicht ja, ich glaube, vielleicht ist es auch nicht unbedingt nötig, das Ganze vorzulesen, also vielleicht, ich nenne einfach gerade mal kurz die Seite, dass ihr vielleicht auch eure, also bei mir ist das, der Absatz fängt an mit die ständische Monarchie des Mittelalters, die sich zu einem bürokratischen Absolutismus weiterentwickelte und dann stellt Trotzki das erste Kapitel. Genau, ja. Aber entscheidend ist dafür, dass eben dort eben klar gemacht wird, dass eben der Staat selbst eigene Interessen entwickelt, also dass sich die staatsleitende Klasse eben ihre eigenen Interessen gegenüber anderen überhaupt herausbilden kann und dass das eben was ist, was in Russland nicht so der Fall war, also dass eben insofern auch gewissermaßen ein Unterschied zum Bonapartismus da ist, nämlich dass eben keine kein Interessenabtausch, weil er nennt das hier, glaube ich, Austausch von gegenseitigen Hilfeleistungen zwischen dem Staat und der Klasse stattfindet, sondern dass das alles eben durch europäisches Kapital eigentlich, dass das das Interesse ist, was eben die Entwicklung des Landes vorantreibt. Hier ist über dieselbe Lage wie ich wollte nur an die Runde dann die Frage stellen, wie erklärt ihr euch dann, dass ihr irgendwie schreibt, dass sich der Staat unabhängig von der Gesellschaft sich entwickelt? Nochmal? Er schreibt ja auf Seite 206, je zentralisierter ein Staat, je unabhängiger von der Gesellschaft ist, desto eher verwandelt es zu einer autonomen Organisation, die über der Gesellschaft steht. Und deswegen, ich kriege das nicht so ganz zusammen, wenn jetzt hier gesagt wird, weil ich glaube, so ein Kack, also ich weiß nicht, im 18. Primär irgendwie schreibt ja irgendwie Marx auch nicht nur irgendwie das, was Lukas gesagt hat mit der Charakterisierung, so eben, dass die Bourgeoisie noch nicht kann und das Proletar noch nicht will oder so, sondern ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt ist auch, dass der Staat abkoppelt von Gesellschaft und plötzlich über der Gesellschaft steht. Und ich glaube, das verweist auf jeden Fall auf ein internationales Phänomen, was auch irgendwie in Russland stattfindet. Also meine These, also ich würde Lukas auf jeden Fall zustimmen in der Anmerkung, so, dass es irgendwie scheinbar nicht den Merkmalen eines französischen Staates hier entspricht, was Sie hier vor uns haben. Und ich glaube, was es irgendwie so undurchsichtig macht, ist, dass es, ich glaube, was ich hier beschreibe, ist so ein bisschen der Übergangsprozess. Ja? Also, ich glaube, so 1904 ist es mitten im Übergangsprozess vom Absolutismus in den bonapartistischen Staat. Ja? Also das irgendwie, das Kapital steckt schon im Land, aber die bürgerliche Klasse hat noch nicht die Führung, also hat die politische Führung noch nicht übernommen. Aber der Punkt vom Bonapartismus ist nicht, dass die bürgerliche Klasse die Führung übernimmt, dass der Staat sich auch gegen die bürgerliche Klasse erhebt. Und quasi dieser Bourgeoisie von Balkon geschossen. Genau. Und eine andere, also wir haben jetzt dieses sich über Gesellschaft erheben quasi, diese Definition. Wir hatten dieses zu früh, zu spät oder nicht mehr, noch nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch die Frage der bewaffneten Formation von Menschen, die hier ja schon sehr, sehr spezifische Züge des Militarismus auch annimmt. Aber Militarismus heißt ja auch der Monarchist sozusagen eingesetzt von Bürgerkriegen zur Verteidigung der Klassen. Aber das ist ja, das passiert ja hier eigentlich in einer gewissen Weise auch, dass sich das Bürgertum eigentlich von der Revolution. Weiß ich nicht. Ich meine, These wäre, dass das passiert erst 1905. Okay, interessant. Ja, das weiß ich nicht. Das wird interessant. Ja. Aber das können wir aus dem Kopf behalten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt. Also, wir werden es wahrscheinlich nicht lernen können. Was passiert erst 1905? Also, ich glaube 1905 wird es dann zum baptistischen Staat durch die Revolution. Aber das, also deswegen, ich glaube, es ist. Also da werden jedenfalls auch eigene bourgeoise Entwicklungsperspektiven artikuliert als politisches Bedürfnis im Kontext von 1945. Aber gleichzeitig wirkt es so, als ob schon bonapartistische Grundlagen durch den Weltmaßstab da wären. Weißt du? So als ob, also so dieser Staat entsteht ja auch, dieser Gedanke ist ja von Trotzki, worüber er die ganze Zeit hier argumentiert, so ist ja eben, dass eben nicht jede Nation ihre eigene Entwicklung durchmacht, so, sondern halt das in dem Moment schon so verstrickt ist, in einer gewissen Art und Weise, dass dieser Staat überhaupt diese Übermacht werden kann. So, das scheint ja, also so, er zieht ja all diese Sachen, also der Zarismus zieht ja all die Sachen aus Europa. Ja, aber Bonapartismus anhand von Frankreich analysiert, geht aus von einem modernen Staat, geht aus von entwickelten Klassenkämpfen, die in sozusagen einer Ratlosigkeit geendet haben. Also von wo es einen Modernitätsdurchlauf gegeben hat und die Staatsmaschinerie auch modern ist. Während, also das ist dann nicht der Staat Ludwig. Modern. Also es ist nicht der Staat Ludwig XIV, wo du um Beamter zu werden oder Offizier zu werden, aus einer aristokratischen Familie kommen musstest oder so, sondern wo es Drillanstalten gibt, wo sie auch aus subalternen Klassen rekrutiert haben in ihre bürokratischen Drillanstalten hinein. Und das ist alles in Russland anders. Das ist der traditionale Staat und der springt in gewisser Weise, würde ich auch sagen, also, aber erst wirklich um diese Jahrhundertwende da, macht er so einen komischen Sprung, wo auf der einen Seite artikuliert liberale Bourgeoisie ein Bedürfnis und sagt, sie könne da was und habe da einen Plan und diese Leute werden dann ermordet und schaffen das alles nicht. Und auf der anderen Seite streicht sich dieser russische Staat, der aber der alte Staat ist, der streicht sich auf einmal unglaublich modern an, aber er hat nicht diesen Vorlauf wie in Frankreich. Aber gleichzeitig hat er den doch, weil das sagt Trotzki hier drin auch, dass er auf diesem ganzen Niveau eigentlich sowohl der Entwicklung des Sozialismus als auch des Kapitalismus aufbaut. Und er sagt nicht irgendwie, dass wir jetzt bei 1848 einfach, sondern er sagt 1848 und 1905 und sagt eigentlich, dass es in einer gewissen Art und Weise 1905 scheint doch irgendwie weiter zu sein. Und eben, weißt du, das ist ja die Frage, die er hier auch aufwirft, inwiefern wir auf dieser, also durch meinte am Anfang quasi, inwiefern das 19. Jahrhundert nicht umsonst durchschritten wurde. So. Also so ist jetzt für mich auch einfach, also mir ist es auch überhaupt nicht. Ich soll jetzt Kapitel 3 eingeben, ja. Weil es Kapitel 2, ich meine. Das ist der Punkt. Das ist richtig. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn ich noch einen Punkt ändere, also ich glaube so ein. Also das nochmal irgendwie zu untermauern. Also ich glaube, so eine Stelle, die ich zum Beispiel noch interessant war, irgendwie war der. Das ist so unter dem Absatz, den Daniel vorhin vorgelesen hat, das ist nur ein Satz eigentlich. Die westliche Ökonomie beeinflusst die russische über die Vermittlung des Staates. Um inmitten feindlicher und besser bewaffneter Staaten überleben zu können, war Russland gezwungen, Fabriken, Schifffahrtsschulen, Lehrbücher über den Bau von Befestigungsanlagen und so weiter einzuführen. Also es geht ja nicht um so etwas wie eine freie Entfaltung von Kapital. Nee. Es geht darum, dass der absolutistische Staat sozusagen darauf angewiesen war, unter sozusagen den Bedingungen von kapitalistischer Produktionsweise irgendwie mitziehen zu können. So. Ja. Aber das ist irgendwie was anderes sozusagen als einen irgendwie also einen kapitalistischen Staat zu haben. Im zweiten Kapitalismus. Ja, ich würde auch sagen, also ich finde, da haben wir jetzt eigentlich ziemlich gut irgendwie auseinandergezerrt, was gewissermaßen Kontinuitäten und Diskontinuitäten mit gewissermaßen dem Phänomen des klassischen Bonapartismus ist. Und ich würde vielleicht so im letzten Absatz, wo er halt eigentlich genau so eine Gegenüberstellung macht, das vielleicht so zum Abrunden vorlesen, damit wir dann in das dritte Kapitel übergehen können. So. Und zwar ist das gewissermaßen drittletzter Absatz des zweiten Kapitels, also wo er dann sagt, die europäische Bourgeoisie entwickelte sich aus dem dritten Stand des Mittelalters. Ja. Sie erhob das Banner des Protestes gegen Plünderung und Gewaltausübung seitens des ersten und zweiten Standes im Namen des Interesses des Volkes, das sie selbst auszubeuten wünschte. In ihrem Kampf gegen die Ansprüche von Klerus und Adel stützte sich die mittelalterliche Ständemonarchie während ihrer Umwandlung in einen bürokratischen Absolutismus und die Bevölkerung der Städte. Auf die Bevölkerung der Städte, ja. Die Bourgeoisie machte sich dies für ihren eigenen staatlichen Aufstieg zunutze. So entwickelten sich der bürokratische Absolutismus und die kapitalistische Klasse zur gleichen Zeit. Und als sie 1789 zusammenprallten, da zeigte sich, dass die Bourgeoisie die ganze Nation hinter sich hatte. Und im Gegensatz dazu eben der russische Absolutismus entwickelte sich unter dem unmittelbaren Druck der westlichen Staaten. Er eignete sich deren Verwaltungs- und Herrschaftsmethoden sehr viel früher an, als es der kapitalistischen Bourgeoisie gelang, sich auf dem Boden einer nationalen Wirtschaft zu entwickeln. Der Absolutismus verfügte bereits über ein riesiges stehendes Heer und einen zentralisierten bürokratischen und fiskalischen Apparat und machte untilgbare Schulden bei europäischen Bankers zu einer Zeit, als die russischen Städte noch eine ökonomisch völlig untergeordnete Rolle spielten. Und dann weiter unten der Satz, das Proletariat sah sich plötzlich in riesigen Massen konzentriert und zwischen ihm und dem Absolutismus stand eine zahlenmäßig schwache kapitalistische Bourgeoisie, die vom Volk isoliert, halb ausländischen Ursprungs, ohne historische Tradition und einzig von der Gewinnsucht beseelt war. Und ich glaube, dass da eigentlich viele zentrale Punkte sind, die eben gewissermaßen charakteristisch für Russland sind und auch gewissermaßen die Möglichkeiten überhaupt aufmachen, für Russland eine proletarische Diktatur einzuleiten. Man kann das Argument nicht auch irgendwie negativ wenden, um das ein bisschen gegen zu sprechen. Ich fand irgendwie, dass Marx irgendwie erkennt, okay, da passiert irgendwas mit der Louis Bonaparte und so weiter im 18. Primär. Ist ja ihn, für ihn ja irgendwie so die Einsicht, dass es irgendwie notwendig ist, die Diktatur des Proletariats zu haben. Und wenn jetzt irgendwie trotzdem davon ausgehen würde, dass er sich gerade hier irgendwie in so einem Zwischenstadium befindet und dieser Bonapartismus irgendwie noch nicht ein weltweites oder internationales Phänomen ist, sondern sich in Russland erstmal entwickeln müsste, dann würde auch die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats nicht mehr gegeben sein. Oder ist es zu mechanisch? Ich weiß nicht, also ich mache das zwar so halt negativ. Also ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich nicht glaube, dass der Bonapartismus die Lage ist, die Diktatur des Proletariats alleine nötig macht, sondern nur nachweist, dass sie von Anfang an nötig war. Also ich würde sagen, genauso war sie schon 1789 nötig, weil sie ja eigentlich nur der Ausdruck ist dessen, dass bürgerliche Gesellschaft scheitert. Aber 1789 war die Französische Revolution. Das war vor Bonapartismus. Also ich meine, im Prinzip ist es nur eine retrospektive Untersuchung dessen, dass eine bürgerliche Revolution alleine nicht bestehen kann, weil sie notwendig in Bonapartismus fällt. Also ich würde sagen, der Bonapartismus hat im Nachhinein eigentlich gezeigt, dass 1789 auch schon bürgerliche Politik eigentlich in dass dahin kommen müsste. Weil sonst könnte man sagen, bürgerliche Gesellschaft könnte letztlich funktionieren. So. Und ich würde sagen, aus der Retrospektive ergibt sich das auch vor. Also ich würde Bonapartismus gar nicht so als Phänomen, sondern eher als Indiz für dieses Phänomen des Scheiterns der bürgerlichen Gesellschaft verstehen. Also vielmehr als Lehre, als tatsächlich als Staatsform. Ich glaube, Bonapartismus ist so eine universelle Tendenz, die so weltweit überall gleich ist, sobald die auch so ein bisschen zu ist das so der letzte Satz, den Vitius vorgelesen hat. Ich finde, es ist so, der erklärt so ein bisschen, was sowohl Luxemburg letzte Woche irgendwie geschrieben hat, als auch Lenin, wenn der über 1905 schreibt, den Widerspruch, oder jetzt ein Widerspruch, aber das scheinbar-paradoxe Phänomen, dass das Proletariat eine bürgerliche Revolution machen muss. Wie ergibt es sich aus dem Klassenwiderspruch? Naja, du hast halt in Russland schon ein Proletariat, obwohl du noch Absolutismus hast. Du meinst, das Proletariat weniger sich aus dem Bonapartismus ergibt, sondern mehr aus dem Klassenwiderspruch. Und ich glaube, die Diktatur des Proletariats ergibt sich aus dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Aber für Marx ist es ja 1848. Also so vor 1848 sagt er eigentlich, dass man quasi, dass die Kommunisten Teil der bürgerlichen, also sozusagen dieser demokratischen Bewegung sind. So. Und nach 1848 sagt er, es braucht eine eigenständige Organisation, um die Diktatur des Proletariats zu verwirklichen. So. Und das ist für ihn die Frage von Bonapartismus, weil es eben quasi sozusagen alle anderen Klassen diese Aufgabe abgetreten haben an einen selbstständigen Staat, der sich darüber erhebt. So. Mhm. Und ja, aber liegt der Widerspruch dann irgendwie im Bonapartismus oder ist Bonapartismus Ausdruck des Widerspruchs von Proletariat und Bourgeoisie? Weil das ist eine entscheidende Frage für diesen Text. Oder? Irgendwie, wenn man sagen würde, der Widerspruch liegt im Bonapartismus und das ist die Voraussetzung für Diktatur des Proletariats, dann muss man trotzdem widersprechen in dem Text. Also dann versteht man sich, glaube ich, in Stufentheorie. Weil es nur kurz zurückfragen, weil es dann gewissermaßen tatsächlich voraussetzen würde, gewissermaßen die menschenistische Position, dass eben die bürgerliche Revolution gemacht werden muss, überhaupt, um darüber hinausgehen zu können. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Aber Bonapartismus selbst, ganz so ein Nebensatz, ist selbst widersprüchlich, deshalb ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es mal selber sage, weil ich gerade kurz nachdachte, ob ich so kurz gehört habe. Aber ich meine, so wegen der Definition, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, so dass es, dass eigentlich die bürgerliche Politik schon nicht mehr aufrechterhaltbar ist, aber proletarisch noch nicht. Ich würde sagen, dass eigentlich die Diktatur des Proletariats genau dafür sorgen würde, dass die Diktatur des Kapitals oder halt, dass Bonapartismus nötig ist. Also ich glaube eigentlich, Bonapartismus ist nicht die Voraussetzung für die Diktatur des Proletariats, sondern der Mangel einer Diktatur des Proletariats führt zum Bonapartismus. Also es ist eigentlich andersrum, würde ich sagen. Aber geschichtlich gesehen ist es anders. Also ich meine, nein, ich würde sagen, dass genau der Mangel an Diktatur des Proletariats 1848 zum Bonapartismus geführt hat und es im Nachhinein eine Erkenntnis über 1848 war, aber vor 1848 war ja noch gar kein Bonapartismus. Also für Marx ist quasi, dass Bonapartismus entsteht und überhaupt, also so der Widerspruch aus Kapital und Arbeit ist ja auch nichts vom Himmel gefallen ist, so, sondern das sind die wirklich zwei kämpfenden Klassen, so 1848, eben die Klasse der Proletarier, die auf die Straße geht und ein Recht auf Arbeit fordert, so. Und diese Revolution scheitert in diesem Sinne so. Und wie sie scheitert, daraus erkennt Marx, dass es das, was gefehlt hat. So. Aber das war nicht schon, keine Ahnung, es ist nicht erst das Fehlen der Diktatur des Proletariats, was irgendwie die Bonapartismus herstellt, sondern Bonapartismus zeigt die ganze Schwäche eigentlich der bürgerlich-demokratischen Bewegung auf 1848. So. Und das ist eine historische Entwicklung, wo zuerst quasi Bonapartismus kommt und dann die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats für Marx 1848. Und dieser Widerspruch von Kapital und Arbeit stellt sich auch erst in diesem Punkt für ihn so her, wie wir dann über Kapitalismus eigentlich heutzutage reden. So. Aber es ist jetzt auch, also so, ich glaube, wir sollten wirklich schon mal weiter in den Text gehen und die wirklich auch die Frage, weil wir reden jetzt abstrakt über Bonapartismus die ganze Zeit, ohne über die demokratischen Aufgaben, was jetzt eigentlich für Trotzki der Punkt ist. Das ist auf jeden Fall, ich meine, die Frage ist, ob man es die 5 und 8 sagen, für sie identisch ist. Ja, ja, ja. Das ist das Kapitel. Weil ich wollte nur ganz kurz sozusagen anhand eigentlich dessen, was wir jetzt bisher schon gelesen haben, also im ersten und im zweiten Kapitel, sagen, dass sozusagen, also warum ich es am Anfang auch reingeworfen hatte, weil es meines Erachtens schon, was Trotzki hier beschreibt, ein bonapartistischer Staat ist, der sozusagen formal irgendwie absolutistisch ist. Also nicht erst, wie du gesagt hast, 1905 bonapartistisch wird, sondern davor, also ich habe das jetzt so gelesen. Und der aber selbst widersprüchlich ist, weil er entsteht irgendwie unter dem Druck, also unter dem äußeren Druck, wie er hier mehrfach gesagt hat, weil es schon Kapitalismus weil es schon diesen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit gibt. Gleichzeitig untergräbt er genau diese Entwicklung, also durch seine Existenz, die sozusagen darauf aufgebaut ist oder angewiesen ist auf die vorhergehende Entwicklung im Westen, also auf die vorhergehenden Widersprüche, die real in der Welt sind. Er selbst beruht darauf. Gleichzeitig sozusagen unterminiert er das Entstehen sozusagen einer bürgerlichen Klasse, also der Bourgeoisie, deshalb ist sie ja auch so, also deshalb wird ja hier immer wieder gesagt, ja und so weiter, die sind so schwach und so weiter. Und meine sozusagen Frage war irgendwie nicht, also nicht die Frage, ob irgendwie Bonapartismus erst sozusagen aus diesem Widerspruch sich ergibt, weil Bonapartismus selbst in sich widersprüchlich ist und Widersprüche in der Gesellschaft versucht sozusagen damit umzugehen, zu adressieren, Widersprüche, die irgendwie die Zivilgesellschaft selbst nicht irgendwie lösen kann, weshalb sich irgendwie sozusagen über diesen Staat, wie Marx schreibt, über diese, sorry, Gesellschaft, dieser Staat dann sozusagen als über ihr schwebendes Ding irgendwie ergibt. Und für mich war die Frage sozusagen, ich hatte eine Frage, das war ein wichtiges Argument, für mich war die Frage, also inwiefern ist es nicht schon Bonapartismus, ohne dass es eine starke sozusagen bürgerliche Klasse gibt, inwiefern ist es nicht trotzdem schon Klassenkampf? Und es ist ja schon Klassenkampf. Ja, genau, und inwiefern übernimmt der Staat nicht schon die Rolle? Ja, aber das ist ja das erste Kapitel, was wir gerade besprochen haben. Das erste, zweite und das dritte ist dann das mit den 1905, 1900. Aber da macht trotzdem auch also hier redet über den Unterschied zwischen der Nation als Ganzer und dem der Klassenkampf quasi, dass er das, diesen Kraftanstrengung machen könnte. Und da sagt er, dass die zweite Möglichkeit, das gab es noch nicht. Was gab es noch nicht? Interessant. Aber lass uns mal reingehen, weil das war ja auch die Frage, die ich mir, Geschichte wiederholt sich nicht, habe ich ja gefragt, inwiefern das eigentlich mit dem Primär sozusagen, mit der Aussage, wo Marx sagt, okay, ist Weltgeschichte, also ich kann es nicht mehr. Genau, und interessanterweise dem Primär sozusagen, den er zitiert, wo Marx ja sozusagen diese Kategorie irgendwie des Bonapartismus und so weiter ja überhaupt aufmacht und die also Revolution 48 reflektiert sozusagen. Aber ja, hier ruhig. Also ich glaube einfach der erste Satz, oder? Die gigantische Kraftanstrengung, also der im zweiten Paragraphen. Soll ich es einfach mal vorlesen? Die gigantische Kraftanstrengung. Oder einfach alles. Die Geschichte wiederholt sich nicht. So, also erster Satz. Wie oft man auch die russische Revolution mit der großen französischen Revolution vergleichen mag, die eine wird dadurch noch lange nicht eine bloße Wiederholung der zweiten. Das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen. Schon das Jahr 1848 stellt einen riesigen Unterschied gegenüber 1789 dar. Im Vergleich zur großen Revolution überraschten die preußische oder österreichische durch ihre Schwunglosigkeit. Sie kam einerseits zu früh, andererseits zu spät. Die gigantische Kraftanstrengung, die die bürgerliche Gesellschaft braucht, um radikal mit den Herren der Vergangenheit abzurechnen, kann nur entweder durch die machtvolle Einheit der ganzen Nation, die sich gegen den feudalen Despotismus erhebt, oder durch eine mächtige Entwicklung des Klassenkampfs innerhalb dieser sich emanzipierenden Nation erreicht werden. Im ersten Fall, der zwischen 1789 und 1793 gegeben war, wird die durch den schrecklichen Widerstand der alten Ordnung konzentrierte nationale Energie im Kampf gegen die Reaktion völlig verbraucht. Im zweiten Fall, der bisher in der Geschichte noch nicht dagewesen ist und den wir lediglich als Möglichkeit erwägen, also mit dem Klassenkampf, wird das Maß an Energie, das zum Sieg über die dunklen Mächte der Vergangenheit notwendig ist, innerhalb der bürgerlichen Nation durch einen strittigen Klassenkampf erzeugt. Die harten inneren Konflikte, die einen Großteil der Energie verschlingen und der Bourgeoisie die Möglichkeit rauben, die Hauptrolle zu spielen, stoßen ihre Antagonisten vorwärts, geben ihnen in einem Monat die Erfahrung von Jahrzehnten, stellen ihn an die vorderste Front und händigen ihm die straff gezogenen Zügel aus. Entschieden, keinen Zweifel kennend, verleiht er den Ereignissen einen mächtigen Schwung. Vielleicht so weit erstmal. Und da muss ich schon sehr an das, was Rosa Luxemburg letzte Woche, bevor du das sagst, an Rosa Luxemburg letzte Woche zum Massenstreik denken. Also inwiefern sozusagen das russische Proletariat durch sozusagen diese ganze Phase der Massenstreiks, also sie sagt ja irgendwie, sie teilt es ja an mehrere Phasen, es geht ja über mehrere Jahre, also fast schon ein Jahrzehnt, also sozusagen 1905, also wie sozusagen die Auffassung von Trotzki sich hier auch mit Rosa Luxemburg irgendwie deckt, inwiefern sozusagen das Proletariat ein Bewusstsein und sozusagen eine Erfahrung, die es macht, nicht irgendwie linear das irgendwie vorangeht. Also sozusagen Rosa Luxemburg und Trotzki schreiben ja hier beide irgendwie gegen die menschewistische irgendwie Geschichtsphilosophie, die ja sehr linear und so weiter diesen Klassenkampf und auch irgendwie Revolution und so weiter sieht. Und hier an dieser Stelle muss ich auch daran denken, also sozusagen, wie das Trotzki auch richtig beobachtet, dass sich das Bewusstsein des Proletariats und sozusagen die Entwicklung und die Reife des Proletariats auch sprunghaft entwickelt und nicht sozusagen als linear. Und meine Frage war einmal so, also ich bin bei dem Absatz wirklich einfach darum gestolpert, sozusagen im zweiten Fall, weil bisher in der Geschichte noch nicht da gewesen ist, also quasi die inneren Klassenkämpfe in der Nation sozusagen, also das war bisher noch nicht da, Klassenkampf. Also so, was, und das nur als Möglichkeit zu erwägen, was er eigentlich damit meint. Aber macht er dann nicht einfach nur eine Typologie auf von zwei revolutionären Verläufen? So der eine ist halt so dieser typische nationale, bürgerliche von Frankreich, was er dann später auch sagt, der erste Fall ist die Französische Revolution, er verklausuliert es ja bloß. Und der zweite ist so das, was er dann quasi nur so negativ aus der deutschen Revolution sagt, wo eben dieses Auseinanderfallen ist. Also einerseits, du hast diese Bourgeoisie, die den Kampf aufnimmt, dann aber daran scheitert, dass sie irgendwie nicht mehr in der Lage ist, wo ich jetzt irgendwie nicht so ganz mehr im Kopf habe, warum das jetzt genau der Fall war, weil das jetzt nur, weil die ökonomische Entwicklung weiter vorangeschritten ist, diesen Klassenwiderspruch plötzlich noch zu konzentrieren und sozusagen das einzubinden in die Nation. Dass sozusagen da genau der Punkt war, ah Mist, da kommt der Mittelweg auf. Und deshalb ist es auch nur bisher nur so denkbar, weil bisher gab es noch keine erfolgreiche, klassengeführte Revolution. Bitte. Was? Ich habe gerade einen anderen Denkprozess jetzt verstanden. Ja, ich glaube, um zu deiner Frage zu kommen, also sozusagen, also du hast schon richtig gesagt, dass irgendwie 48, auch Marx sagt und Trotzki natürlich ja auch, also das irgendwie Wissen sozusagen dann darüber hier referiert oder schreibt, dass sozusagen die Bourgeoisie nicht mehr in der Lage waren, weil sie irgendwie wegen ihres Standpunkts irgendwie in diesem Produktionsprozess, also nicht sozusagen die Gesamtheit der Interessen, also der ganzen Gesellschaft vertreten konnten und deshalb sozusagen irgendwie die Überreste irgendwie aus der feudalen irgendwie Gesellschaft und so weiter, also dieser absolutistische Staat sozusagen, sich dann sozusagen darauf gestützt hat, auf die Juncker und so weiter in Deutschland und sozusagen die Bourgeoisie irgendwie die Führung oder wie soll ich sagen, die ja doch die Führung und die Organisation irgendwie der Gesellschaft an diesen Staat abgeben mussten. Gleichzeitig aber trotzdem natürlich auf diesen Staat, also das ist ein Klassenstaat. Aber steht das? Das ja, steht, also doch, so steht noch hier an anderer Stelle, das steht weiter sozusagen die. Ach so, sorry. Für mich stellt sich die Frage weiterhin so ein bisschen auch daran anschließend, weil, keine Ahnung, es gibt ja den Satz im Manifest, so alle Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen in der gewissen Art. Und jetzt so rein intuitiv irgendwie, wäre ich früher sozusagen auf diesen Absatz gestoßen, und teilweise ist es das auch noch irgendwie für mich. Inwiefern ist es nicht selbst ein Kampf von Klassen, die quasi den Absolutismus überwinden, 1793 sind. Was ist für ihn? Ist es. Aber er sagt, es ist noch nie hergestellt. Also ja, aber kein bewusster Klassenkampf. Ja, es geht ja um Bewusstsein. Es geht ja darum, dass dieser Kampf bewusst geführt wird. Ja, gut, aber also, wir können uns auch daran aufhängen, dass er das hier an dieser Stelle jetzt nicht sagt. Und warum sagt er das jetzt nicht? Und keine Ahnung, aber also, ich meine jetzt insgesamt so, ich meine trotzdem. Aber es geht hier um die Herstellung der bürgerlichen Gesellschaft vorne, nicht um den Sozialismus. Ja, es geht hier um die Herstellung der bürgerlichen Gesellschaft, so, nicht um. Um bewusst geführten Klassenkampf zur Herstellung des Sozialismus. Naja, aber die Bourgeoisie verstand sich natürlich als irgendwie revolutionäre Kraft, die Französische Revolution geleitet hat. Und also so, das war auch bewusst so. Und das sagt er ja auch in anderer Stelle. Also ich, das ist mein Wissen, dass er dann meines Erachtens 1848 gescheitert ist. Also ich glaube, deswegen, wenn er schreibt, die Geschichte wiederholt sich nicht, also das ist so ein bisschen so im Einverständnis mit Marx eher im Sinne von. Würde man sagen, wiederholt sich, dann ist man eigentlich so bei der hegelischen Perspektive, während zu sagen, es wiederholt sich einmal als Tragödie und einmal als Farce, ist immer das Gleiche. Und so, bisschen freudianisch gesprochen, könnte man sagen, es ist halt Regression auch. Also irgendwie in dem Moment, wo du was wiederholst, aber du kommst nicht zum Ziel, regredierst du eigentlich ein Stück, weil das ist wirklich ein Fortschritt. Also, das wäre so ein bisschen eine Lesart für den Teil hier. Deswegen glaube ich auch, wenn er sozusagen die zweite Option hier schreibt, ist so ein bisschen irgendwie die Tendenz der Zuspitzung des Klassenkampfs, der sozusagen dann den Punkt überwinden würde, ist aber 1848 gescheitert. Also der Klassenkampf konnte nicht hart genug ausgefochten werden oder so, war nicht genug ausgeprägt. Also so klingt das ein bisschen für mich. Ich habe nicht genau jetzt Petio. Ich auch mal als kleine Ergänzung, ich finde das auch genauso, gerade weil der nächste Satz dann ist, dass es dass je oft man es auch vergleichen mag, dass es dadurch noch lange nicht eine bloße Wiederholung sein wird. Also ich glaube, dass da irgendwie bloße Wiederholung, dass da der Fokus drauf liegt, und zwar auch angesichts dessen, in was für einem Zeitpunkt und gegen wen Trotzki das auch schreibt. Also dass er eben dann auch näher darlegen möchte, so inwiefern es gewissermaßen geschichtliche Konstanten gibt, die gewisse Möglichkeiten eröffnen, die aber nicht gewissermaßen schematisch immer so ablaufen müssen. Also er schreibt ja dann so zwei Absätze drunter, also nachdem er die beiden Optionen dargestellt hat, schreibt er: Ein Mittelweg ist hier, wie in so vielen anderen Fällen, das Allerschlimmste. Auf diesem Mittelweg befand sich das Jahr 1848. Ich habe auch noch eine Frage irgendwie zu dem Abschnitt. So die Macht vor allem der ganzen Nation, das ist irgendwie relativ klar, weil wir da ein historisches Beispiel hatten in der Französischen Revolution, dass sich der dritte Stand, wer ist der dritte Stand? Alle. Ja. Außer der Klerus und Adel. Ich bin mir so unsicher, weil er sagt ja kurz davor, bevor irgendwie der Mittelweg angesprochen wird, sagt er ja, macht er nochmal so eine kurze Charakterisierung dieser beiden Typen. Entweder eine Nation, die sich wie ein zum Sprung ansetzender Löwe zu einem Ganzen zusammenzieht, das war die Französische Revolution, oder eine Nation, die sich im Prozess des Kampfes endgültig gespalten hat, um ihren besten Teil für die Erfüllung der Aufgabe freizumachen, für die die Ganze nicht mehr die Kraft genug hat. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ich meine, und dann irgendwie mit Anschluss in die Uhr durch eine mächtige Entwicklung des Klassenkampfes innerhalb dieser sich emanzipierenden Nation, das kann man eigentlich nur, also ich weiß nicht, ich formuliere es als Frage, ist ihm dieser abgespaltene Teil der Bevölkerung des Proletariats diese Aufgaben der bürgerlichen Revolution dann erreicht? Und es ist noch nie geschehen in der Geschichte. Und deswegen macht er auch später diesen Mittelweg auf, also mit 1848. So habe ich das so ein bisschen, glaube ich, gelesen, aber ich bin mir, ich weiß nicht, weil warum schreibt er da nicht einfach? Kannst du nochmal sagen? Statt bester Teil Proletariat. Am Ende, das schreibt er direkt in zwei Personen. Vor dem Mittelweg, was Freddy gerade dazwischen schreibt. Um daran anzuschließen, später sagt er in einer gewissen Art und Weise, dass das Proletariat die ganze Nation führen muss. Und dass er dann wiederum schon, also so, es muss sich irgendwie doch eine ganze Nation herstellen, die vom Proletariat geführt wird gegen die Selbstherrschaft, gegen die Autokratie. So. Und das ist mir auch nicht wirklich ganz klar. Also ich glaube einfach, da ist einfach, weil es noch nie passiert ist, oder so irgendwie ist damit der Klassenkampf des Proletariats gemeint, der die Aufgaben der bürgerlichen unterscheidet ja auch nochmal ganz spät, glaube ich, Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Notwendigkeiten in diesem Dreischritt. Und es ist jetzt hier nur eine Möglichkeit, die, glaube ich. Diese erste Variante, die wird zum heroischen Banner von allen möglichen Bewegungen, angefangen von den Dekabristen. Ja, ab 1829 oder 1825 bis über Jungtürken und Iran, persische Revolutionäre und Dritte Welt, also die wollen alle diese Tiger-Variante da, diese Löwen-Variante, wo die ganze Nation spannt sich da an und macht irgendwie großen Sprung. So, diese Variante Nummer 2, wo sich jetzt der beste Teil, also vermutlich sozusagen der eher subalterne Teil der Nation, wo der die Aufgabe übernimmt, weil der darüber liegende Teil der Nation irgendwie keinen Bock hat mitzumachen, das ist dann das Ticket des Maoismus später. Die sagen dann die armen Bauern, und die unteren Mittelbauern. Und bei den oberen Bauern die unteren, mittleren, oberen Bauern. Ja, also die machen dann so eine ganz sophistizierte Unterteilung da durch ihre spezifischen Sozialschichten, damit sie sowas hinkriegen, was aussieht wie Klassenkampf oder was aussieht wie diese Differenzierung, die Nummer zwei ist. Der Normalfall in der dritten Welt ist, wir machen hier multipolare Welt und alle werden zu Tigern und Löwen, die sich zusammenballen und losspringen. Tigerstaaten, ja, die Tigerstaaten Südostasien, da gibt es direkt als Ausdruck auch in der bürgerlichen Ökonomie für. Und eben die sozusagen die Antifa-Variante macht dann der Maoismus. Ich kann kurz mal so machen. Oder mach du das. Was wir, glaube ich, verstehen müssen in diesem Kapitel ist, ich will es nur noch so deutlich sagen, es ist ein Plan, aber ich glaube, es gibt schon Gründe anzunehmen, dass die Menschen wie gesagt, okay, in Russland ist die liberale Revolution erstmal auf der Tagesordnung. Also weil das einfach so, okay, absolutistisches Land, irgendwie, keine Ahnung, was ist das, ja. Französische Revolution als Vorbild und so weiter. Also es scheint erstmal sehr, sehr, sehr plausibel zu sein, dass sowas passiert. Ne? Und wir müssen, glaube ich, in dem Kapitel vor allem trotzdem das Argument dagegen verstehen. Also warum es eben nicht so ist. Ne? Ich will nur mal eine Deutlichkeit sagen, wie ich es einplane. Darauf vielleicht. Also ich wollte sozusagen nochmal dann auf dieses Kapitel, also ich hatte ja gesagt, dass wir in diesem Kapitel irgendwie auch die Frage irgendwie von Bonapartismus und so weiter. Aber jetzt hier erstmal die Frage. Also er redet ja dann am Anfang sozusagen darüber, was irgendwie diese nationale Revolution bedeutet hat und sozusagen, wie seht ihr das Verhältnis, oder also das ist mir noch nicht ganz klar sozusagen, zwischen dieser nationalen Revolution und Klassenkampf, der ja irgendwie noch nie stattgefunden hat, was er hier sagt, zumindest nicht bewusst. Weil er sagt ja, also das ist ja genau der Punkt, den ich versucht habe sozusagen zu sagen, er sagt ja, dass in der französischen Revolution, die eine nationale Revolution war, die Bourgeoisie sozusagen also das Bewusstsein der Gesellschaft irgendwie vertreten hat, weil der Stand hat sich emanzipiert, das waren alle und so weiter. Und die Bourgeoisie war sich aber noch nicht, das sagt er auch an einer Stelle, sozusagen über die eigene widersprüchliche Situation und den eigenen widersprüchlichen Charakter der eigenen Klasse sozusagen bewusst, weil auch schon in der französischen Revolution, wie Lukas richtig gesagt hat, irgendwie Klassenantagonismen bestanden haben. Und was sozusagen meine Frage ist, wie sagt er dann, also sozusagen, wie macht er dann diesen Sprung sozusagen, also das macht er ja dann darüber, dass er irgendwie die ganze Zeit über Jakobinismus redet und darüber, dass das Proletariat sozusagen 1905 diese Tradition aufrechterhält, gegen sozusagen das Bürgertum, was ja irgendwie schon 48 in Deutschland sich gar nicht mehr in dieser Tradition gewählt hat und auch gar nicht. Also die deutsche Bourgeoisie, sagt er an einer Stelle hingegen, machte von Anfang an, also über 48, ich habe keine Seitenzahlen, deshalb ist nur ein kurzer Satz, machte von Anfang an die Revolution nicht, sondern sagte sich von ihr los. Ihr Bewusstsein rebellierte gegen die objektiven Bedingungen der eigenen Herrschaft. Zur Revolution konnte es nicht durch sie, sondern nur gegen sie kommen. Demokratische Institutionen stellten sich in ihrem Kopf nicht als das Ziel ihres Kampfes dar, sondern als eine Gefährdung ihres Wohlergehens. Also sozusagen, wie machen wir den Sprung zwischen 1789, 93 und 1848, wo der Klassenkampf sozusagen natürlich nicht bewusst geführt wurde und das Proletariat noch nicht bereit war, aber sozusagen, was ist da der qualitative irgendwie Unterschied und wie können wir das irgendwie verstehen mit dem, was eingangs Trotzki sagt? Ich glaube, um vielleicht nochmal so ein bisschen was dazu einzubringen, 1848 hat es schon auf Grundlage der bürgerlichen Revolution da so. Das ist eher schon die Frage, also so Frankreich ist in einer gewissen Art und Weise, hätte schon die Möglichkeit, viel, viel tiefergehend an diese Sozialisierung, an sozialistische Aufgaben heranzuschreiten. So. Wohingegen Trotzki hier gerade von 1905 auch gleichzeitig über die demokratischen Aufgaben eigentlich schreibt und Aufgaben, die irgendwie von 1789 nach 1848 in Russland bewältigt werden müssen. So. Und insofern ist es halt. Ja, aber meine Frage war so ein bisschen, ich weiß, meine Fragen sind irgendwie nicht so klar vielleicht, weil sie auch für mich selbst irgendwie nicht klar sind. Meine Frage war irgendwie, also in der Französischen Revolution hat irgendwie die Bourgeoisie sozusagen die Massen gezogen, aber die Massen verstanden nicht die Bourgeoisie nur, der dritte Stand. Genau, der dritte Stand, genau. Nein, aber die also, okay, warte, also es ist, die haben natürlich selbst, war, gab es damals ja auch schon die Bourgeoisie und die haben sich sozusagen, also die hatten eben diese widersprüchliche Situation, weil der dritte Stand natürlich sich als eine Einheit irgendwie gesehen hat, gegen irgendwie Adel und Klerus, gleichzeitig gab es aber schon diese Unterschiede. Aber trotzdem hat die Bourgeoisie sozusagen das Bewusstsein irgendwie der ganzen Gesellschaft gehabt, der gesamten Gesellschaft. Und was ist sozusagen 1848 anders? Weshalb sozusagen ja die deutsche Bourgeoisie die Macht halt eben zum Teil abgeben muss und sowas wie irgendwie dieser moderne Staat, den wir irgendwie heute auch noch vor Augen haben, sozusagen da entsteht. So. Sehr klasse. Ich bin, Thomas noch einen möglichen Text. Ja, klasse. Also ich polemisch gesagt, guckt sich die Bourgeoisie 1848 an, dass sie einer zwar mit dem Proletariat die letzten Fürstenprivilegien niederschlagen könnte, also in einer positiven Projektion, aber dann muss sie diese sowas wie Nationalateliers subventionieren. Darauf haben sie keinen Bock. Also vom kapitalistischen Standpunkt aus, der Kapitalist ist in der Mitte und der Liberale politisch ist in der Mitte. Und guckt sich an, ich hätte gerne diesen Restfeudalismus entprivilegiert, aber dann muss ich an diese sozialexperimentellen Nationalateliers Subventionen blechen. Und viele andere Sachen. Und so ein, also da ist so eine Auswahlsituation entstanden, wo die sich dann gegen die Linke entschieden haben. Weil der Widerspruch schon viel sozusagen krasser aussieht. Weil sie irgendwie keinen Bock darauf hatten. Also, ich würde vielleicht das österreichische Text anschauen. Ich bin ein bisschen früher. Also, okay. Der Absatz geht los und im Jahre 1848 war die Bourgeoisie bereits unfähig. Also, im dritten? Ja, ist im dritten, ja. Aber ich glaube, das ist nämlich ein interessanter Punkt, der auch hinterlegt ist für 1905. Mhm. Weil ich glaube, was. Trotzki hier schreibt es so ein bisschen, dass 1848 war das Problem, dass es sowas wie ein Proletariat halt schon gab. So, und genau, also da schreibt er, im Jahre 1848 war die Bourgeoisie bereits unfähig, eine vergleichbare Rolle zu spielen, also die 1789. Sie war weder willens noch kühn genug, die Verantwortung für die revolutionäre Beseitigung der Gesellschaftsordnung zu übernehmen, die ihrer Herrschaft zugutestand. Wir wissen inzwischen auch warum. Ihre Aufgabe bestand darin, hierüber legte sie sich klar Rechenschaft ab, Garantien in das alte System einzubauen, die nicht für ihre politische Herrschaft, sondern lediglich für eine Teilung der Macht mit den Kräften der Vergangenheit notwendig waren. Sie hatte ein wenig gelernt durch die Erfahrung der französischen Bourgeoisie, war korrumpiert durch ihren Verrat und eingeschüchtert von ihren Fehlschlägen. Sie versäumte nicht nur, die Massen zum Sturm auf die alte Ordnung anzuführen, sondern suchte ihren Rückhalt bei der alten Ordnung, um die Masse abzuwehren, die sie vorwärts stieß. Das ist, glaube ich, der irgendwie ein wichtiger Unterschied. Von dem würde ich Ihnen sagen, dass der 1905 vielleicht auch noch gültig wäre, sozusagen. Also das Dilemma der Bourgeoisie, zwar Revolution machen zu wollen. Zu wollen. Ja. zu wollen. Aber sich schon in einem Klassenantagonismus zu befinden, ja, der 1789 unter sozusagen innerhalb des dritten Standes noch nicht zu dem, also noch nicht derart ausgeprägt war. Weil, und ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe überhaupt, ja, also vielleicht überhaupt. 1848 ist eine Revolution nach der industriellen Revolution, die 1789 nicht hat. Das, ja, also nach der industriellen Revolution heißt, man hat es mit einem Industrieproletariat zu tun, was da mitmacht auf einmal, was da mitmischt, aus denen man irgendwie die Massen rekrutiert. Und die wollen auf einmal weitergehen als die bürgerliche Klasse, das überhaupt will. Und ich glaube, das ist. Ja, aber nee, vielleicht sogar so. Vielleicht weiter? Also, weil da steht ja, die französische Bourgeoisie verstand aus, ihre Revolution groß zu machen. Also einfach da jetzt weiter. Ihr Bewusstsein war das Bewusstsein der Gesellschaft. Und nichts konnte sich in feste Institutionen verwandeln, ohne vorher von ihrem Bewusstsein als ihr Ziel, als ihre Aufgabe politischer Schöpferkraft anerkannt. Häufig griff sie zur theatralischen Pose, um die Beschränktheit ihrer eigenen bürgerlichen Welt vor sich selbst zu verbergen, aber sie marschierte vorwärts. Die deutsche Bourgeoisie hingegen machte von Anfang an die Revolution nicht, sondern sagte sich von ihr los. Und wie gesagt, das habe ich vorgelesen, ihr Bewusstsein rebellierte gegen die objektiven Bedingungen der eigenen Herrschaft. Zur Revolution konnte es nicht durch sie, sondern nur gegen sie kommen. Demokratische Institutionen stellten sich in ihrem Kopf nicht als das Ziel ihres Kampfes dar, sondern als eine Gefährdung ihres Wohlergehens. Und im Jahre 48 bedurfte es einer Klasse, die fähig gewesen wäre, die Ereignisse ohne die Bourgeoisie und im Widerspruch zu ihr in die Hand zu nehmen, die bereit gewesen wäre, sie nicht nur mit ganzer Kraft vorwärts zu stoßen, sondern auch im entscheidenden Moment die politischen Leichnam aus dem Wege zu räumen. Weder das Kleinbürgertum noch die Bauernschaft war hierzu fähig. Ja. Was ich interessant fand, ist überhaupt, dass er quasi 1789 in Frankreich anfängt und dann weiter startet nach Deutschland 1848. Mhm. So. Wo wir haben ja gerade die ganze Zeit über Bonapartismus auch vorher im französischen Rahmen eigentlich gesprochen und halt das, was Marx eigentlich im Primär beobachtet, ja eigentlich die auch im Weltmaßstab eigentlich das weiterverfolgt, inwiefern 1789, 1848 nach Deutschland und dann wahrscheinlich nach Russland 1905, inwiefern die Revolution wandert, was ja auch später kommt, quasi, dass Russland quasi das Bindeglied dann wirklich nach Asien ist. Sozusagen, wie viel die bürgerliche Revolution weiter über die Kontinente wandert. So. Weil das ist halt so ein bisschen Punkt auszumachen. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich heute argumentiert habe, so, es ist in Russland noch kein Bonapartismus und der kommt jetzt nicht 1905. Weil, um das vielleicht irgendwie so an den Text irgendwie krass zu machen, Bonapartismus ist so die Wiedereinsetzung des Monarchen. Und in Russland war der Monarch noch nicht mehr abgesetzt. Das ist also ich glaube, Bonapartismus kann man vielleicht so bezeichnen als die zweite Monarchie. Und die ist aber anders als die erste, weil sie unter bürgerlicher Aufsicht steht, gewissermaßen. So. Während du in Russland hast du noch keine eigene bürgerliche Klasse, die in der Lage wäre, den Zaren erst abzusetzen und ihn dann wieder einzusetzen, sondern du hast nur ausländisches Kapital, dem es auch schon legal ist, unter dessen Zaren. Gleichzeitig wird das nie passieren. Das ist der Punkt. Es braucht eine Diktatur des Proletariats, also es braucht das Proletariat, um all das zu vollziehen. So. Weil es, guck mal, selbst 1917, der Februar, so, sie haben einfach den Prinzen eingesetzt so, und halt nur einen Regimewechsel vollzogen. Es wird gleichzeitig nie so eine direkte Form von, also so. Ja, nee. Ich weiß nicht. Nee, ist ja selbst eine konstitutionelle. Also Geschichte. Niemand, der was zu verlieren hat, wird sich auf das Abenteuer einlassen, den Zar zu stürzen. So kann man es pragmatisch formulieren. Niemand, der noch Besitzinteressen, Eigentumsinteressen gebunden ist, wird sich darauf einlassen. Das ist ja vor allen Dingen die französische Bourgeoisie zum Beispiel. Nee, ich meine in Russland jetzt. In Russland, das ist die französische Bourgeoisie, die wirklich was zu verlieren hat. Was er später auch in dem letzten Kapitel schreibt, eigentlich, warum das die Weltrevolution auslösen könnte, ist, dass ja. Das ist ein Staatsbankrott in Russland eigentlich zu einem Bankrott der französischen Bourgeoisie führen würde. Also, weil sie diejenigen sind, die das allermeiste Kapital in Russland ja. irgendwie. Wo sie sich dann ersatzweise an Versailles in Deutschland Schaden tragen können. Ja, ich bin verwirrt, muss ich sagen. Durch die Frage von Bonapartismus. Ja, finde ich es gut. Wollen wir die Pause vorziehen? Ja. Ja, das ist vielleicht ganz gut. 15 Minuten, oder? Dann würde ich sagen, wir treffen uns 5 vor 8. Er ist lediglich eine arbeitende Maschine in den Händen der herrschenden sozialen Kraft. Wie jede Maschine hat er seine Antriebs-, Transmissions- und Ausführungsmechanismus. Die Antriebskraft ist das Klasseninteresse, dessen Mechanismus aus Agitation, Presse, Propaganda, der Kirche und Schule, Partei, Straßenkundgebung, Petition und Aufstand besteht. Der Transmissionsmechanismus ist die legislative Organisation des Interesses von Kasten, Dynastien, Ständen oder Klassen unter dem Schein eines göttlichen Absolutismus oder nationalen Willens, Parlamentarismus. Der ausführende Mechanismus schließlich ist die Verwaltung mit Polizei, Gericht, Gefängnis und Armee. Der Staat ist kein Selbstzweck, sondern, ich glaube, das ist, glaube ich, übrigens wichtig, weil diese, gerade diesen Teil der Staatsmaschinerie findet man dauernd bei Trotsky und Lenin und so weiter, und Luxemburg. Und ich glaube, die Definition, die Trotsky hier leistet, die ist universell, also auch noch die Diktatur des Proletariats braucht alle diese drei Dinge auch. Der Staat ist kein Selbstzweck, sondern er ist das größte Mittel der Organisation, Desorganisation und Reorganisation sozialer Beziehungen. Je nachdem, in wessen Händen er sich befindet, kann er der Hebel zu einer tiefgreifenden Revolution oder das Werkzeug organisierter Stagnation sein. Jede politische Partei, die diesen Namen verdient, arbeitet auf die Eroberung der Regierungsgewalt hin, um damit den Staat in den Dienst der Klasse zu stellen, deren Interesse sie vertritt. Die Sozialdemokratie als Partei des Proletariats strebt natürlich die politische Herrschaft der Arbeiterklasse an. Das Proletariat wächst und erstarkt mit dem Wachstum des Kapitalismus. In diesem Sinne ist die Entwicklung des Kapitalismus gleichbedeutend mit der Entwicklung des Proletariats zur Diktatur hin. Aber Tag und Stunde, an denen die Macht in die Hände der Arbeiterklasse übergeht, hängen nicht unmittelbar vom Stand der Produktivkräfte ab, sondern von den Verhältnissen des Klassenkampfes, von der internationalen Lage und schließlich von einer Reihe subjektiver Momente. Tradition, Initiative, Kampfbereitschaft. Es ist möglich, dass das Proletariat in einem ökonomisch rückständigen Lande eher an die Macht kommt als in einem kapitalistisch fortgeschrittenen Land. 1871 nahm es bewusst die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten im kleinen Bund Paris in seine Hände, also in der Pariser Kommune. Allerdings nur für die Zeit von 2 Wochen, aber nicht für eine einzige Stunde ergriff es die Macht in den großen kapitalistischen Zentren Englands oder der Vereinigten Staaten. Die Vorstellung, dass die proletarische Diktatur irgendwie automatisch von den technischen Kräften und Mitteln eines Landes abhinge, ist das Vorurteil eines bis ins Extrem vereinfachten ökonomischen Materialismus. Mit Marxismus hat eine solche Auffassung nichts gemein. Unserer Ansicht nach wird die russische Revolution die Bedingungen schaffen, unter denen die Macht in die Hände des Proletariats übergehen kann, und im Falle des Sieges der Revolution muss sie dies tun, bevor die Politiker des bürgerlichen Liberalismus Gelegenheit erhalten, ihr staatsmännisches Genie voll zu entfalten. Ich fand das irgendwie ganz interessant, mit so einem Blick auf die Entwicklung zu bleiben. Also einerseits die Kritik am Stalinismus, also in der Entwicklung des Trotzkismus sozusagen, also die Entwicklung, die Kritik am Stalinismus, das ist alles so vulgärer Materialismus und ökonomisch, und die denken, das muss irgendwie alles so automatisch kommen. Und auf der anderen Seite immer die, was man sich ja von Trotzkisten noch jedes Mal anhören muss, so, es fehlt nur noch der subjektive Faktor und wir sind der subjektive Faktor und wir müssen jetzt irgendwie die Kampfbereitschaft herstellen und dann kommt die Revolution. Ich wollte noch mal fragen zu dem ersten Teil direkt, oder das sind wir sehen, den zweiten habe ich jedenfalls, wenn man es erst als Abschnitt sieht, mit diesem Selbstzweck oder Nicht-Selbstzweck. Ich hatte das Gefühl, dass vorher eigentlich die Analyse war, dass der Staat auf eine gewisse Art und Weise ein unabhängiges Interesse von den verschiedenen Klassen in Russland einzunehmen scheint. Also dass es nicht einfach nur die Klasse der Bourgeois befriedigt, sondern auch mit dem in Wechselwirkungen, in Handels- und Abkommenssituationen irgendwie steht. Und meine Frage wäre dann so, wer ist denn in Russland jetzt tatsächlich der diese Maschine bedient? Und wie kann, also ich, oder vielleicht ist es nicht so eindeutig, aber ich meine, mir ist sehr unklar, inwiefern das nicht eine andere Analyse ist, als sie die er vorher gemacht hat. Also erstmal finde ich wichtig, auch zu gucken, was eine Maschine ist. Ja? Das ist mehr als ein Werkzeug und weniger als ein Automat. Und diese drei Momente sich da wirklich genau anzugucken, das finde ich sehr allgemeinbildnerisch wertvoll. Und er sagt hier, also der Staat ist eine Maschine in den Händen der herrschenden sozialen Kraft. Also wer ist die soziale Kraft in Russland? Und da würde ich nach allem, was Marx darüber geschrieben hat, sagen, die halbasiatische Despotie ist die soziale Kraft in Russland. Ja, was meinst du mit halbasiatische Despotie? Also der politische Wille eines Fürstengeschlechts, der ersten vier Iwans da, mit Iwan dem Schrecklichen dann als Höhepunkt, der politische Wille, also von diesen Leuten, dieses Land den Mongolen auf eine Art abzuknüpfen, dass man es weiter regiert, als wären die Mongolen noch da. Und es vor Modernisierung abzuschotten und zugleich alle Effekte von Modernisierung von staatlicher Seite künstlich in Auftrag zu geben. Also was da zu so einem Eindruck von oberflächlicher Modernisierung führt und was dann später für ganze dritte Weltdiskurse so prägend wird. Das ist alles nur so oberflächlich und angelesen, was sie da an bürokratischen, bis hin zu dem Eindruck, das sind Staaten, die bestehen nur aus Briefmarken und Hymnen und Fahnen und so. Also dieser Wille ist eigentlich auf asiatisch-despotische Art fortzuführen, also wo man eben nicht diesen westeuropäischen Entwicklungsweg hat, wo man Schutz gegen Treue, wo man diesen Deal da mit den Bauern hat. Man sagt, ihr könnt euch flüchten in die Burg, das ist euer Recht und dafür müsst ihr mir euer Zeug abliefern, euer Mehrprodukt abliefern und werden in dieser asiatischen Despotie werden die Untertanen verhökert im Austausch gegen, dass man von einem Eroberer sich freikaufen kann. Ein Kreml ist keine Burg, sondern ein Kreml ist der Ort, von dem man seine Bauern an die Nomaden verkauft, damit sie den Kreml nicht stürmen. Ja, das ist etwas völlig anderes. Und so weiter zu wirtschaften, das ist eben, was Marx dann sagt, nicht in der stolzen Pracht des Normandentums liegt die Wiege Moskau, sondern im blutigen Schlamme mongolischer Despotie. Das ist Marx über Russland, ja. Also über das Moskowitertum, noch bevor die sich da, Russland ist sowieso geklaut alles von der Ukraine, also das Moskowitertum eigentlich. Und das ist hier, also dieser politische Wille von dieser Clique und Truppe und was auch zusammenhängt mit klerikalen Kreisen, mit einer besonderen Konstitution der moskowitischer russisch-orthodoxen Kirche, das ist die soziale Kraft, die sich diesen eigentümlichen Apparat schafft. Welche Rolle spielen die Großgrundbesitzer? Sind das die Großgrundbesitzer? Nee, die Großgrundbesitzer werden gedeckelt. Und darauf hat dann bis zum Stalinismus hat man da auch immer großen Wert drauf gelegt, dass diese Bojaren, also die eigentlich die Aristokraten hätten sein sollen, die hätten immer versucht, die Freundin vom Zar zu vergiften und dann musste er da blutig Rache nehmen an denen allen. Also die werden dargestellt in der ganzen Geschichte als völlig unzuverlässige Gestalten, wo der Zar mit seinem bürokratisierten Apparat da jederzeit direkt durchstechen kann. Und das ist direkt anders als diese Novgorod-Epoche. Diese Novgorod-Epoche, da hatten sie Dutzend Fürstentümer, wovon ein Teil war in der Hanse. Also Novgorod war auf Niveau von Lübeck. Ja? Und das ist alles kaputt gemacht worden. Und zugunsten dieser hochspezifischen russischen Autokratie, die eigentlich, es hatte mehr mit einem Khanat gemein. Aber es trat unter dieser anderen Flagge auf. Also vielleicht zu beantworten, deshalb, wie gesagt, stehe ich ganz voll auf das Bonapartismus, das ausländische Kapitalherrscher. Also ich meine so, vorhin hat ja irgendwer schon gesagt, so das französische Kapital, das deutsche Kapital, US-Kapital und natürlich das, was irgendwie noch vom Feudalismus da ist. Also sozusagen der Zar, der ja auch sozusagen das Interesse, deshalb meinte ich ja, also dieser Staat, den es da gibt, dieser absolutistische Staat, dessen Interessen decken sich natürlich auch mit bestimmten Kapitalfraktionen. Also ich weiß jetzt nicht, ob mit allen, aber also es herrscht sozusagen das Kapital über die Arbeit in Russland. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt und nicht vereinfacht gesagt, hast du da halt, wie gesagt, diesen absolutistischen Staat, der aber schon existiert in einer irgendwie Welt, die mehr und mehr irgendwie so vor allem im Westen natürlich wo Kapitalismus. Also es ist ja egal, also sozusagen, ob das Kapital jetzt irgendwie, also es ist nicht egal, ist nicht egal, aber so, also klar sozusagen gibt es dann irgendwie unterschiedliche Interessen irgendwie vom Zar mit irgendwie dem französischen Kapital und da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Fraktionen, aber es ist doch sozusagen für das Entstehen und also dieses Proletariat, unser Luxemburg hat es wirklich jetzt so gesagt, was sozusagen sogar im Bewusstsein und in der Kraft jetzt nach dieser Revolution dem Deutschen sogar um einiges irgendwie voraus ist, natürlich nicht zuletzt irgendwie wegen der Führung. Ja. Also unter diesem Gesichtspunkt ist es egal, aber mir ist auch ist aber auch die Frage von Bonapartismus. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, aber es ist sozusagen, es herrscht schon, also Kapitalismus dort. Das würdest du mir widersprechen. Naja, wenn Sie sagen, Sie machen nicht tilgbare Schulden, dann wird das Kapital beherrscht. Ja, unter allen normalen Verhältnissen von Kapitalismus, das ist das, was die am besten können, Rechnungsführung, ja. Und die würden niemanden so beleihen, also auf Dauer nicht so beleihen, dass kalkulatorisch klar ist, dass es nie getilgt werden kann. Aber ausnahmehaft kann es Phänomene geben, die so stark sind, dass man sich dem nicht entziehen kann, da mitzuspielen. Weil man auch wieder deren Gunst wieder in der Rückwirkung braucht. Ja, also dass Frankreich riskiert seine Witwen- und Waisenversorgung, indem es die zaristische Autokratie da mit Eisenbahnanleihen und Militäranleihen beleiht. Aber Frankreich sieht auch keine andere Wahl, also in seinem bonapartistischen Kalkül, als sich mit Russland auf Gedeih und Verderb da zu verbinden gegen Deutschland. Aber irgendwie, dass das Kapital da so kontrolliert wird, finde ich halt auch irgendwie komisch, weil ich meine, man kann sich ja angucken, dass so, jetzt ist es zwar der russische Fall, aber wenn sie sich zum Beispiel ja auch anguckt, wie das Osmanische Reich zerfallen ist und so weiter, da lief das ja immer genau darüber. Man hat die so beliehen, dass die Länder nicht mehr in der Lage waren, irgendwie, also das Problem ist ja sozusagen, sie haben ihren eigenen Leuten ja eh nichts anzubieten, weil der Herrschaftsapparat so völlig losgelöst ist von den Interessen der Leute, die da leben. Sie können aber mit ausländischem Kapital, können sie sich ganz lange an der Macht erhalten, können ihren Militärapparat weiter am Leben erhalten. Und dann kommt ja immer der Punkt, wenn dann sozusagen der Staatsbankrott eintritt. Und dann war das ja dann zum Beispiel im Osmanischen Reich ja immer wieder der Moment, wo dann gesagt wurde, okay, wir schicken plötzlich Verwalter dorthin und eignen uns quasi eigentlich die Kontrolle über das Land auch noch direkt an. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, also sozusagen ist da nicht vielleicht so eben dieser Gedanke, dass ja die Leute sind ja nicht so ganz losgelöst von den staatlichen Interessen, also es sind ja nicht so Unternehmen, die irgendwie agieren, so komplett irgendwie losgelöst von so nationalstaatlichen Denken. Ja, das konnte man also gegenüber dem Osmanischen Reich gab es diese Tanzimat-Kapitulationen, also wo ganze Staatsprivilegien abgegeben werden musste an kreditgebende westliche Mächte und undenkbar in Russland, absolut undenkbar. Wenn da ein Staat jetzt im Sinne seiner Gläubiger da vollstrecken wollte, also das habe ich da mitgekriegt in dieser Jelzin-Zeit, ja, dann sagen die bei uns, wir haben keine Grundbücher und bei uns gibt es kein Privateigentum an Grund und Boden, das kann man alles gar nicht beleihen, ja, da haben Sie gerade, das ist jetzt gerade auch eine sehr moderne Sache, da haben Sie gerade ein brachiales Verständnis von Souveränität. Und da sagen Sie, ja, dann sind wir eben ein Fass ohne Boden für euch. Habt ihr Pech gehabt. Also da ist das Kapital auch Geisel. Wer da einmal rein investiert hat, der hängt da auch fest. Ich wollte noch mal sagen, ich bin mir unsicher, inwiefern dieser Bonapartismus-Begriff oder auch Diktatur des Proletariats, Diktatur des Kapitals oder so, irgendwie so zu benutzen ist, weil ich das Gefühl habe, in Russland ist das Verhältnis, wenn man jetzt nur von Russland selbst ausgeht, im Verhältnis auch zu anderen Ländern, aber jetzt spezielles Verhältnis, die Abhängigkeit von Russland zu anderen, ich finde es jetzt keinen Unterschied, der erst im Kapitalismus offen entstanden ist, weil das ist eigentlich viel eher also Merkantilismus als irgendwie Marktverhältnis zwischen Staaten gab es ja schon bei Machiavelli so oder mit Machiavelli. Und ich finde jetzt nicht, dass die Frage ist, oder vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich die Frage von Diktat des Kapitals nicht erst mit dem Bonapartismus einsetzt, weil nur vielleicht damit offen, also damit zeigt sich das, denke ich, irgendwas erfassbar. Aber ich hätte jetzt gedacht, so, dass eigentlich Lehre ist, die retrospektiv auf zumindest einen großen Teil der Geschichte anwendbar ist. Und ich bin mir jetzt unsicher, inwiefern das jetzt sowohl irgendwie für Russland als bonapartistischen Staat noch irgendwie jetzt für eine neue Diktatur des Kapitals oder so spricht, sondern ich hätte gedacht, dass das eigentlich erstmal nichts Neues ist. So. Und dann finde ich noch irgendwie die Frage so wieder mit diesem Staat, dann macht es richtig, was der Punkt ist, weil dann könnte man sagen so, falls man analysiert, falsch ist nicht, aber falls man analysiert richtig wäre, würde ich sagen, dann könnte man sagen, Staatsmaschinerie war schon immer in Händen des Kapitals so. Und dann finde ich, nur vorher verdeckt so, aber dann finde ich irgendwie diese Aussage komisch. Dann finde ich, bringt die uns nicht weiter so. Also irgendwie ist die Frage ja schon, gibt es irgendwie, das ist jetzt neoliberal, aber gibt es irgendwie Interessengruppen, die diesen, oder Klassen oder wie auch immer, irgendeine bestimmte Abgrenzung von Menschen, die nicht alle Menschen sind oder die irgendwas von Menschen außerhalb sind, die diesen Staatsapparat nutzen. Und dann finde ich es vielleicht am ehesten noch mit Thomas' Aussage am nachvollziehbarsten. Ja. Aber ja, also ich finde, die Frage ist mir nicht so klar beantwortet. Ja, die Frage ist sozusagen, und ich glaube, das habe ich vielleicht in meiner Antwort unglücklich irgendwie dargestellt, dass sozusagen, ob der Staat irgendwie noch eigene Interessen hat, die sozusagen, wie du gesagt hast, neoliberal zu sprechen, ist ein Weber gesprochen. Also das ist schon wichtig, irgendwie so, die gehen schon davon aus, und da habe ich ein Problem damit zu sagen, nee, dieser Staat hat sozusagen von Kapitalismus, von also Kapitalfraktion XY irgendwie unterschiedliche Interessen, ist schwierig zu antworten. Also ich glaube so, ja, natürlich zum Teil. Also so, was hier zum Beispiel steht, ist, bevor sich irgendwie sozusagen irgendwie das Mehrprodukt und auch das notwendige Produkt irgendwie angeeignet konnte werden konnte von der Bourgeoisie, die ja sonst sozusagen das Proletariat, also den Mehrwert irgendwie abschöpft sozusagen, macht das hier der Staat. Und deshalb ist so die Frage, okay, aber wird der Staat dann nicht trotzdem irgendwie zu einer Maschinerie, die sozusagen trotzdem irgendwie Kapital, weil sozusagen das, der Mechanismus ist eigentlich derselbe. So, eigentlich trotzdem Kapital sozusagen. Okay, Kapital wird vom Ausland irgendwie reingeschwemmt, so, es wird mehr produziert, es wird mehr akkumuliert und der Staat zwackt sich davon ziemlich viel ab. So viel sogar, dass sich sozusagen keine richtige, eigenständige nationale Bourgeoisie entwickeln kann. Aber die aus dem Ausland ist ja trotzdem da. Deshalb so, war das für mich so, okay, trotzdem ist dieser Mechanismus der gleiche. So. Aber das war meine Anfrage gegen Sebastian. Haben wir es jetzt zu tun mit dem Widerspruch von Kapital und Arbeit? Ja. Haben wir. Muss das Bonapartismus sein? Ich glaube, nein. Bonapartismus der Ausdruck von dem Widerspruch von Kapital und Arbeit? Ja. So. Aber ist das irgendwie die notwendige Bedingung davon, um das irgendwie sehen zu können? So, ich glaube, trotz gesagt, in diesem Text nein. So ist es nicht. So, weil die Frage ist, wer hat die politische Führung in diesem Staat? Und der Staat ist nicht irgendwie, Trotz spricht hier von Staat und nicht als derart abstraktes zu sagen, irgendwie, man hat so irgendwie Europa mit Russland komplett vereint und überall passiert politisches Gleiche und deswegen ist da auch Bonapartismus, sondern ich würde sagen, Trotsky schreibt hier explizit so, in Russland funktioniert Politik ein ganzes Stück anders, als es sich in Europa bisher abgespielt hat. Und die Frage ist, wie? So, irgendwie, das muss irgendwie mit dem, der ganze Text versucht, irgendwie die Frage zu behandeln, was ist eigentlich in Russland das Besondere? So, weil offensichtlich gibt es starke Interessen, die es in Europa gibt. Unter dem Vorsatz aber des Widerspruchs von Kapital und Arbeit, so genau der besteht. Ich würde noch so zur sozialen Kraft was sagen. Weil im zweiten Kapitel schreibt schon explizit, wer diese soziale Kraft in Russland ist. Da schreibt er, die europäische Finanzpolitik, der politischen Einfluss, der in den letzten Jahrzehnten parlamentarisch regiert, der ununterbrochen zunimmt und den Einfluss der Industrie- und Handelskapitalisten zurückdreht, hat wahrhaft die zaristische Regierung zu ihren Vasallen gemacht. Und weiter, der russische Absolutismus entwickelt sich unter dem unmittelbaren Druck der westlichen Staaten, ereignet sich deren Verwaltung und Verwaltungsmethoden sehr viel früher, als der kapitalistische Bourgeoisie gelang, sich auf dem Boden einer Arzneimittelwirtschaft zu entwickeln, etc. etc. Also ich glaube, da macht es schon deutlich fest, was eigentlich die soziale Kraft ist in Russland, auf dem sich dieser Staat, die Staatsmaschinerie stützt. Wollen wir vielleicht einfach diese Frage... Das war nicht Lukas. Ja, ich weiß, ich überlege, aber wir können euch erstmal weitermachen. Ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, was bedeutet denn überhaupt das Kapital irgendwie da ist. Ne? Das bedeutet einfach, dass, dass in gewisser Hinsicht wird der Zionismus kann nur handeln, indem er das Kapital von den westlichen Finanzbourgeoisie bekommt. Und wenn er das nicht bekommt, dann muss ich da komplett unterordnen. er muss sich, der Politik muss in gewisser Hinsicht halt natürlich auch zugunsten irgendwie dieser westlichen oder dieser europäischen Finanzbourgeoisie auslegen. Ansonsten würde nämlich kein Kapital mehr bekommen, würde bankrott gehen, wie er es im letzten Teil des Textes sagt. Aber es funktioniert ja. Das funktioniert doch andersrum, weißt du? So, die müssen auch nach Russland reingehen. So. Und die müssen so sehr nach Russland reingehen, dass sie sich das gefallen lassen müssen, dass der Zar den Gewinn weiß. Aber ist das nicht so ein sehr, sehr hypothetisches Argument, dass sie das weitermachen müssten? Weil vielleicht ist ja einfach nur noch nicht der Punkt erreicht, dass sie sagen, das rechnet sich plötzlich gar nicht mehr, dass wir da Geld reinwerfen. Also das ist ja so, wir argumentieren jetzt irgendwie, dann ist die Revolution eingetreten und irgendwie soll das ja auch nicht so ein mechanistisches Verständnis sein. Die Revolution kann nur kommen, wenn die ökonomischen Umstände da sind. Und ich meine, sie haben jetzt bis so 1905 haben sie irgendwie Geld reingepumpt, als das so beschrieben wird, wird das reingepumpt. Die Frage ist, ist es doch noch gar nicht der Punkt erreicht, an dem sie vielleicht dann eben doch sagen, wie sie es zum Beispiel bei den Osmanen gemacht haben, so, wir holen uns das. Und weil das Problem ist ja auch so, natürlich hat er einen riesigen Militärapparat und versucht mit dem Nationalismus dann zu sagen, könnt ihr nicht machen, wir wehren uns, das hatte das Osmanische Reich auch. Wenn aber sozusagen gesagt wird, wir geben euch gar kein Geld mehr, dass ihr euer Militär finanzieren könnt, dann werden die ganzen Soldaten nach Hause gehen auf ihre Felder, um sich weiter da irgendwie als Bauern zu beschäftigen. Und dann gibt es auch keinen Schutz mehr quasi gegen das Kapital von außen, dass es eben sagt, so, dann nehmen wir uns das Land. Also ich weiß nicht, ob wir sozusagen da machen, dass wir vielleicht einfach von diesem historischen Moment, der da ist, dass wir da einfach so abstrahieren und sagen, das wäre nie eingetreten. Es ist ja nur sozusagen, die Revolution kam und das wurde halt dann einfach erstmal beendet. Also, aber das hätte ja auch anders laufen können. Nochmal zu Daniel. Ich bin mir halt unsicher, inwiefern, weil er schreibt ja auch genau in dem Kontext von politischen Parteien und nicht einfach nur von wer hier führt so, weil ich habe das Gefühl, es ist mir unklar, inwiefern nicht zum Beispiel die Staatsmaschinerie von einer bestimmten politischen Partei geführt werden kann, aber der Staat als Ganzer oder diese Partei trotzdem noch abhängig sein kann von jemand anderem. Also ich finde, die Frage ist ja nicht einfach nur, was bewegt Russland, sondern wer hat die Staatsmaschinerie in seiner Macht. So, ich meine, dass die Person unabhängig ist, ist ja hier überhaupt nicht gegeben, oder? Wer hat der? Also ich meine zum Beispiel jetzt, wenn die Menschewiki zum Beispiel versuchen, irgendwie den Staatsapparat an sich zu reißen, so heißt es ja nicht, dass die Menschewiki selbstbestimmt sind oder so. Genauso ist ja selbst die Kapitalisten haben vielleicht Einfluss auf die Staatsmaschinerie, aber die sind ja auch nicht frei in dem Sinne, sondern die ganze Idee von Kapitalismus ist ja so, dass auch die Kapitalisten. Also ich verstehe einfach nicht so. Der Staatsmaschinerie hat eine Zahl in der Hand, ganz einfach. Der befiehlt die Armee, er befiehlt die Polizei, er befiehlt, wer ins Gefängnis kommt, er macht Gesetze. Aber, trotzdem, aber ist das das, was es hier ist? Er ist abhängig von europäischem Kapital, aber ich kann mir ja, weitermachen. Also, das fängt ja hier an. Die Revolution ist eine offene Kraftprobe zwischen den sozialen Kräften. Es gibt noch eine andere Form für offene Kraftprobe zwischen sozialen Kräften. Das ist Staatsbankrott. Ja, guck dir mal einen Schuldenschnitt für Russland an und guck dir mal einen Schuldenschnitt für Polen an. Ja, da hast du eine offene Kraftprobe. Polen kriegt 42,5% und Russland, da ist man froh, wenn einem die Atomsachen nicht um die Ohren fliegen. Also da schreibt man ab. Da schreibt man letztendlich ab. Also, und das ist, ich würde sagen, von westlicher Seite aus ist dieses Spiel, sich darauf einzulassen, das ist auch gerade urbonapartistisch, ja, das ist Abenteurertum, aber auch ein Abenteurertum, dem man sich nicht entziehen kann. Weil es die Konkurrenz macht und dann gibt es auch geostrategische Gründe und Rohstoffe und Zugänge und Bündnisse und bla bla. Und damals noch Getreidemarkt und Nahrungsmittelversorgung. Und sodass das eine offene Frage ist. Also wenn Trotzki sagt, Russland ist zum Vasallen geworden, das hätte noch auf andere Arten durchgetestet werden können. Das ist nicht in vollem Umfang sozusagen durchgetestet worden. Also was bei Russland immer wieder als Besonderheit hervortritt, ist die besondere sogenannte Leidensfähigkeit des russischen Volkes. Also wo den Osmanen schon längst ihre Minderheit um die Ohren geflogen sind, da verhungern die in Russland still weiter. Ja? Dieser ganze Spiritualismus da in Russland ist so eine einzige gestreckte Hungersnot. Ja? Da ist ständig irgendwas am Fasten und das ganze Land ist auf Leidensfähigkeit ausgerichtet, die jederzeit auch hochgefahren werden können. Die haben jetzt eine Lebenserwartung, die ist zwischen Haiti und Gabun. Ja, das ist völlig skandalös eigentlich. Aber die Frage ist sozusagen nur in einem Gewaltakt sozusagen durchbuchstabierbar und da schrecken alle Beteiligten eher vor zurück, da an die Grenze zu gehen. Ich würde es ganz gerne weitermachen, und zwar im vierten Abschnitt, also gegen Ende, das geht los mit Also Kautsky zufolge. Da wird sicher, also wir müssen springen. Aber ich glaube, da 228. Genau. Da geht es, also wie ich mitbekommen habe, war es auch eine Diskussion von letzter Woche, was eigentlich die Theorie des Marxismus darstellt. Und hier greift Trotzki das ja auf und leitet, glaube ich, den, vielleicht sogar irgendwie den Hauptpunkt des Textes ein, nämlich warum Trotzki glaubt, dass eine Revolution nur noch vom Proletariat gemacht werden kann. Und den Absatz finde ich ganz spannend. Also zu dem Zeitpunkt, wo Trotzki das schreibt, ist er ja noch also so Kautsky, Lenin, Luxemburg, alle auf einer Linie ungefähr. Da schreibt er also, Kautsky zufolge ist Russland auf ökonomischem Gebiet durch ein relativ niedriges Niveau der kapitalistischen Entwicklung charakterisiert, in der politischen Sphäre durch die Bedeutungslosigkeit der kapitalistischen Bourgeoisie und die Macht des revolutionären Proletariats. Übrigens noch ein, ja. Dies führt dazu, dass der Kampf für die Interessen des ganzen Russlands der einzigen jetzt vorhandenen starken Klasse, dem Industrieproletariat, zufällt. Und das finde ich insofern interessant, als dass Trotzki irgendwo vorher den Satz formuliert, der Marxismus ist vor allem eine Methode der Analyse, nicht der Analyse von Texten, sondern der Analyse sozialer Beziehungen. Und irgendwie diese ganze Methodik, glaube ich, diese ganzen irgendwie scheinbar Paradoxe aufmacht, über die wir hier diskutieren. Also dass Trotzki halt sich nicht einfach nur die ökonomischen Entwicklungen in den Ländern anguckt und versucht daraus Gesetze abzuleiten, sondern das ganze Problem und die ganze Problematik ergibt sich eigentlich erst in dem Moment, wo Trotzki versucht, eine soziale Analyse vorzunehmen, welche Klasse eigentlich sich schon wo herausgebildet hat, also wie irgendwie zurückzuführen ist auf materielle Grundlagen. Aber wo sich jetzt aus dieser sozialen Analyse auch sozusagen politische Konsequenzen ergeben. Was ja nicht so ganz selbstverständlich ist, wenn man, also das, wenn man ja irgendwie immer noch häufig die Argumentation zu sagen, Politik ist, also Politik zählt eigentlich zum Überbau und so weiter und unterliegt dem Unterbau und so. Mhm. Aber genau, das war ja auch letzte Woche, haben wir auch darüber geredet, sozusagen, also das Verhältnis sozusagen, also Rosa Luxemburg redet ja von ökonomischem Massenstreik und politischem Massenstreik, irgendwie von ihrem Verständnis irgendwie von eben Politik und Ökonomie und irgendwie subjektiver Faktor und objektiver Faktor, worauf Trotzki auch in einem späteren Kapitel ja nochmal genauer eingeht, also wann sozusagen, das hatte Daniel ja gesagt, wann sind sozusagen die Bedingungen des Sozialismus gegeben, wo er nochmal einige Sachen versucht klarzustellen, so ja okay, es ist nicht, also der objektive Faktor oder objektiven Bedingungen sind nicht ganz irgendwie so einfach zu ignorieren, ja, genauso, also wenig wie sozusagen das Bewusstsein, also die subjektiven, also der subjektive Faktor, wozu irgendwie eine ganze Reihe von Dingen noch gehört, und er redet ja dann nochmal von der sozusagen Abgrenzung zu irgendwie Psychologisierung dessen, wie das Verhältnis zueinander ist. Und da finde ich auch sozusagen spannend in dem Abschnitt davor, was du jetzt hier vorgelesen hast, davor redet er ja genau, also er zitiert ja auch irgendwie Kautsky darüber, dass sozusagen Amerika eigentlich die Klasse der Kapitalisten ist, Russland die der Proletarier. Wie kann es denn sein eigentlich, wenn sozusagen die Entwicklung irgendwie des Kapitalismus, also der Industrie und so weiter, kapitalistische Industrie, ja sozusagen zusammenhängt mit der Entwicklung irgendwie, also wie reif das Proletariat ist, wie zahlenmäßig auch, also und wie es konzentriert ist und so weiter. Er ja dann hier sagt sozusagen, aber es wäre komplett irgendwie schablonenhaft, irgendwie eine materialistische Geschichtsauffassung zu haben, wonach die ökonomische Entwicklung, ich zitiere mal, die Grundlage der politischen bildet, aber steht nicht bloß im Widerspruch zu jener Art materialistischer Geschichtsauffassung, die unsere Gegner und Kritiker vorführen, die unter ihr eine fertige Schablone verstehen, nicht nur eine Methode der Forschung. Sozusagen wirft es trotzdem für mich auch die Frage auf, ja, aber wann, also sozusagen wie wichtig, also ist es denn eigentlich, also sozusagen wie weit irgendwie vorangeschritten eben die Arbeitsteilung in einer Gesellschaft ist, wie ausgeprägt irgendwie die Industrie, wie viel irgendwie, welchen Anteil irgendwie Finanzkapital irgendwie daran hat und so weiter. Wenn hier sogar gesagt wird, sogar unter, also zitieren von Kautsky, der damals, wie du gesagt hast, noch auf einer, also die waren ja alle sozusagen orthodoxe Marxisten, hier sogar sagt, dass Russland, genau wie Rosa Luxemburg letzte Woche, sogar dem deutschen Proletariat etwas sozusagen voraus ist und sogar dem deutschen Proletariat steht es irgendwo genau nach dem Hinweis, dass Deutschland in einem gewissen Maße seine Zukunft in Russland studieren kann, fährt Kautsky fort und so weiter, ist für mich halt so die Frage, ja, also wie konnte das sozusagen, also wie kann es passieren oder wie konnte es sein, obwohl sozusagen in Deutschland eben diese Widersprüche ja so reif sind und sozusagen sowohl objektive wie auch subjektive Faktoren eigentlich gegeben sind. Also in Deutschland hast du eine revolutionäre Sozialdemokratie und vor allem in der zweiten Hälfte so des 19. Jahrhunderts krass entwickelten Kapitalismus so. Und also sozusagen Imperialismus, was Lenin dann auch später sagt. Und wie sozusagen kann es aber jetzt sein, dass das jetzt hier in Russland ausgefochten wird und wie sozusagen groß ist denn dieser Einfluss irgendwie der ökonomischen Entwicklung und in welchem Verhältnis steht das zur politischen Auseinandersetzung? Und ich meine, dafür vielleicht diese Frage zu beantworten, könnte man dann auch später sozusagen in dieses Kapitel gehen, die Bedingungen irgendwie des Sozialismus. Also diese auseinander zu vermüsern und zu sagen, so hier irgendwie, wir haben die Zahlen und so weiter, aber wichtig ist irgendwie eben das Bewusstsein, wichtig ist irgendwie sind noch, also eine Reihe von anderen Sachen, also auch tatsächlich diese Analyse irgendwie des russischen Staats, was er geliefert hat, also dass der schon jetzt sozusagen in höchstem Maße irgendwie diese Widersprüche auch zuspitzt. Also das Russland auf diese barbarische Art da einbezogen wird in die internationale Arbeitsteilung, das könnte man sagen, ist so eine Art pointiertes Ausgleichsmittel im Sinne von Bernstein, wo es ja immer um Externalisierungen geht von kapitalistischen Krisenphänomenen in den kernkapitalistischen Ländern, was dazu führt, dass, wie Rosa Luxemburg sagt, gefälligst das deutsche Proletariat den Kampf des russischen Proletariats als seinen eigenen zu betrachten hat. Mhm. Ja, und da ist gerade das große Problem, dass das nicht vermittelbar gewesen ist. Mhm. Also das heißt, dass unter diesen Ausgleichsmitteln, was Bernstein da sagt, wo der Kapitalismus abgehakt werden kann, wo Rosa Luxemburg sagt, das potenziert sich alles immer nur weiter und es verlagert sich aber auch und es schiebt sich auf, da ist gerade im Sinne von Verlagern und sich konzentrieren, ist gerade Russland ein Kerngebiet dann von Akkumulation von Barbarei. Und sodass die Kämpfe dagegen oder die Friktionen, das werden wir gar nicht als bewusste Kämpfe ansehen, aber alles, was dagegen aufgefahren wird und was da schief geht, das müsste eigentlich das Proletariat in Deutschland, aber auch in Frankreich als kapitalgebendes Land, als seine Kämpfe ansehen. Das würde daraus folgen. Aber das hat die russische Sozialdemokratie ja tatsächlich auch gemacht. So. Das hat sie auch in ihrer Linie gesagt. Ja, sagt ihr, was wir hier kämpfen, das ist euer Kampf. Ja? Und das hat gerade nicht gegriffen. Richtig. Das hat nicht bei weitem nicht in dem Maße gegriffen. Ich glaube, die Frage, also vielleicht ganz hilfreich nochmal zu überlegen, was es heißt zu sagen, das hat ja Sebastian ganz am Anfang schon angesprochen, was heißt zu sagen, 1848 war beides zu früh und zu spät. Und im fünften Kapitel, so der achte Abschnitt oder so, geht los mit in den Revolutionen von 1789 bis 93 und 1848. Also in den Revolutionen ging die Macht zunächst vom Absolutismus auf die gemäßigten Elemente der Bourgeoisie über, Diese befreite die Bauern, bevor die revolutionäre Demokratie die Macht übernahm oder sich anschickte, dies zu tun. Die befreite Bauernschaft verlor alles Interesse an den politischen Kraftakten der Städte, das heißt am weiteren Fortgang der Revolution. Sie machte sich wie ein steiler Bock zum Fundament der Ordnung und lieferte die Revolution an die zäsaristische oder erzabsolutistische Reaktion aus. Also da haben wir den Bonapartismus. Die russische Revolution verbietet jetzt und noch für lange Zeit die Errichtung irgendeiner bürgerlich-konstitutionellen Ordnung, die auch nur die einfachsten Aufgaben einer Demokratie lösen könnte, was die reformerischen Bürokraten vom Stile Wittes und Stolpins angeht. So werden alle ihre aufgeklärten Anstrengungen schon dadurch zugemacht, dass sie noch um die eigene Existenz kämpfen müssen. Infolgedessen ist das Schicksal der elementarsten revolutionären Interessen der Bauernschaft, selbst der gesamten Schicht der Bauern, verknüpft mit dem Schicksal der ganzen Revolution, das heißt mit dem Schicksal des Proletariats. Das Proletariat, das sich an der Macht befindet, wird vor die Bauernschaft als die sie befreiende Klasse treten. Ich verstehe das ein bisschen so, als wäre das Problem von 1848, dass die Revolution dahingehend zu spät kam, als dass es sozusagen für als die bürgerliche Revolution sich viel zu spät entwickelt hatte. Also Frankreich war schon viel früher da, 1780 und so weiter, und in Deutschland und Österreich hat sich viel zu lange Zeit gelassen damit. Und zu früh, weil die Masse sozusagen, die sich schon 1848 herausgebildet hat, noch nicht genug herausgebildet hat, als dass sie hätte die Macht ergreifen können. Also das Proletariat sozusagen 1848 war noch in einem verfrühten Zustand, um die Revolution zu einer proletarischen, also zu einer sozialistischen Revolution umstolpern zu können. Und ich lese das so, als wäre die Frage für Trotzki in Betracht auf 1915 zu sagen, 1915 ist einerseits zu spät im bürgerlichen Charakter nach, die Frage ist aber, ob sie auch zu früh ist. Also die Frage ist, ist 1905 aber in Russland nicht das Proletariat schon in einer sozialen Vormachtstellung die proletarische Revolution derart weiter führen zu können, dass es in eine sozialistische Revolution irgendwie übergehen muss. Und die Gegenfrage ist andererseits das Bürgertum überhaupt noch in der Lage, daraus irgendwie was zu machen? Und ich glaube, die Frage formuliert da kurz vor dem fünften Kapitel, muss die Diktatur des Proletariats zwangsläufig an den Schranken der bürgerlichen Revolution zerbrechen? Oder aber kann sie unter den gegebenen weltgeschichtlichen Bedingungen, und das schließt nämlich die ganze Entwicklung, die in Europa schon stattgefunden hat, mit ein, unter den ganzen weltgeschichtlichen Bedingungen die Perspektive eines Sieges entdecken, nachdem sie diesen beschränkten Rahmen gesprengt hat? Und er betont ja am Anfang dieses Abschnitts, also den wir jetzt vorgelesen haben, in der Revolution des beginnenden 20. Jahrhunderts, nämlich Unterschied. Also wie Sebastian ja gesagt hat, er sagt ja so, das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen so. Und es ist ein Unterschied, ob sozusagen, dass das jetzt eine Revolution im 20. Jahrhundert ist. Also nachdem er das gesagt hat, die Revolution ist im 19. Jahrhundert nicht umsonst vergangen, das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen, dann nochmal auf die Revolution 48 eingeht und so weiter. Also es ist nicht nur sozusagen, dass man irgendwie, also dass wir davon reden, so, dass sich sozusagen Russland, der russische Kapitalismus, irgendwie eben unter dem Druck des Westens und so weiter entwickelt hat, sondern auch, dass diejenigen, also Marxisten sozusagen, die aus irgendwie Geschichte lernen, aus den Klassenkämpfen lernen und das irgendwie hier für uns sozusagen, also nicht für uns natürlich, aber wir ziehen das jetzt natürlich daraus, dokumentiert haben und weiter sozusagen versuchen, irgendwie diese Praxis der Kämpfe sozusagen über sich selbst hinauszutreiben, beziehungsweise denen Bewusstsein zu geben, also die Theorie sozusagen zusammenzufassen und vorwegzunehmen auch, dass die sozusagen auch die Lehren hier ziehen, was die Menschen hier und so weiter nicht machen, weil die komplett schablonenhaft Geschichtsverständnis haben. Also ich finde, Trotzki sagt hier den deutschen Sozialdemokraten, der Kladderadatsch, auf den ihr die ganze Zeit wartet, sind wir. Das ist die Botschaft. Ne? Also bei den Deutschen gibt es so diese Vorstellung, eines Tages kracht ja alles zusammen, das geht nicht so weiter, dann ist Feierabend. Und er sagt trotzdem, wir sind euer Feierabend. Russland. Ich finde deswegen auch die Kritik irgendwie so am Konservatismus, das war auch ganz am letzten Kapitel. Das sind gewisse Weise, das habe ich letzte Woche schon gesagt, unter Umständen halt verschiedene Tendenzen. Tendenzen zum Sozialismus Hindernis oder Hemmnis sein können. Ja. Ganz am Ende des Kapitel 9, das ist, glaube ich, das ist, wo er das sagt mit dem Konservatismus in der deutschen Partei. Aber ich finde es ja, also ich meine, es ist eine Frage, diese zu sagen, es gibt keine wirkliche Revolution mehr. Also es kann keine wirkliche Revolution mehr geben. Das ja, aber sagt er denn, es gibt keine bürgerliche Revolution mehr? Weil er sagt doch eigentlich, das Proletariat erfüllt die bürgerliche Revolution, ist aber aus seinem Klassenstandpunkt gezwungen, dann danach weiterhin darüber hinauszugehen. Also er sagt doch das hier mit dieser Optimismus-Sache, weil er dann ja so ableitet von wegen, also es gibt die Leute, die es so als Schablone benutzen und sagen, wenn es kein Bürgertum gibt, dann kann es auch keine Revolution geben. Er sagt ja dann so, naja, das ist aber eigentlich nur die Methode, um so die objektiven Bedingungen und nicht zu optimistisch zu sein. Und dann sagt er ja, es gibt zwei Arten, also das ist so eigentlich so ganz kurz unter dem, was du vorgelesen hast. Es gibt zwei Arten von, also er sagt so, gibt uns dies alles nicht das Recht zu dem Schluss, dass der russische Knecht eher an der Macht sein kann als sein Herr? Es gibt zwei Arten von politischem Optimismus. Man kann seine Kräfte und die Vorteile einer revolutionären Situation überschätzen und sich Aufgaben stellen, deren Lösung das gegebene Kräfteverhältnis nicht gestattet. Und ich glaube, dieses Kräfteverhältnis soll über den Marxismus zumindest als Methode, als Forschungsmethode irgendwie erkannt werden können. Und dann, man kann aber auch umgekehrt seine revolutionären Aufgaben in optimistischer Weise durch eine Grenze beschränken, über die uns die Logik unserer Lage unvermeidlich hinaustreiben wird. Und dann, man kann den Rahmen aller Fragen der Revolution durch die Behauptung einschränken. Unsere Revolution sei in ihren objektiven Zielen und damit in ihren zwangsläufigen Ergebnissen eine bürgerliche Revolution. Und man kann dabei die Augen vor der Tatsache verschließen, dass die Hauptfigur in dieser bürgerlichen Revolution das Proletariat ist, das durch den gesamten Verlauf der Revolution an die Macht getragen wird. Und dann kommt weiter hinter so, dass sozusagen, wenn das Proletariat erstmal die Macht hat, dann treibt es die auch notwendig weiter hinaus. Also es wird nicht... Genau. Es muss, sonst wird es weggedrängt werden. Welche Stelle war das nochmal? Das war ein paar bevor das, was Benni mit der weltwirtschaftlichen Bedingungen und so weiter... Also aber im fünften? Davor. Im vierten. Und so. Achso. Im vierten davor. In einer gewissen Hinsicht kann man auch sagen, so dass... nach dem Kautsky-Ding. Okay. Also von trotz gibt es auch die Formulierung, dass die proletarische Revolution die bürgerliche Revolution im Vorbeigehen mitnimmt. Ich glaube, es wird hier so ein bisschen ausgedrückt. Weil man kann, ich glaube, so für Trotzki ist es wirklich so, dass die bürgerliche Revolution oder die formalen Aufgaben der bürgerlichen Revolution können auch nur durchs Proletariat erfüllt werden. Das, was er gesagt hat, ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass es gar nicht mehr möglich ist, sondern sie ist, also die Aufgaben, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen, das sagt er ja auch mehr oder weniger, sind nur erfüllbar überhaupt durch das Proletariat und seine Diktatur. Das ist die Frage, was du vorgelesen hast, dann ist entweder oder in dieser Frage. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil in einer gewissen Hinsicht, ich glaube, ab 1848 ist es klar, dass wenn bürgerliche Revolution, dann nur noch durch Proletariat und dessen Macht, seine Macht ausgerufen. Vielleicht wollen wir uns konkreter über welche Ich wollte nur vielleicht jetzt keine Anmerkung, also ich weiß nicht, inwiefern nur wir das im Anhang haben. Also bei uns in dieser Ausgabe ist auch ein Artikel, der dann im Oktober 1915 veröffentlicht wird, der Kampf um die Macht. Und da macht er, also redet er nochmal expliziter und sagt aber auch, also zum einen, ich lese mir diesen Einsatz vor, sagt er, dass eben eine nationale bürgerliche Revolution in Russland ist unmöglich, weil es dort keine wirklich revolutionäre bürgerliche Demokratie gibt. Und geht darüber hinaus, dann das damit zu verknüpfen, dass sie eben bereits im Zeitalter des Imperialismus sind und dass das eben auch gewissermaßen eigentlich ausschließt, dass eine Revolution, die eigentlich in der Vergangenheit diese Stufe von Geschichte hervorgebracht hat, wiederholt wird. Und bringt dann nochmal die Analogie gewissermaßen zusammen, also diese Löwenanalogie, dass eben im Imperialismus nicht mehr möglich ist, dass sich die bürgerliche Nation gegenüber die alte Ordnung stellt, sondern dass jetzt eigentlich Kämpfe nur noch zwischen Proletariat und der bürgerlichen Nation ausgefochten werden können. Das bedeutet, dass 1789 die Ausnahme war. Was die? Dass 1789 die Ausnahme war, dass eine bürgerliche Revolution von der Bourgeoisie gemacht wird, mit der Nation hinter sich zusammengeschlossen. Und wo in, jetzt im vulgären Marxismusverständnis müsste das ja die Regel sein. Da fragt ja dann jeder Adept erstmal, wann ist denn in Belgien französische Revolution oder so, ja? Und natürlich nie. Russland, die ökonomischen Beispiele, die Trotzki nennt, um das irgendwie klar zu machen. So, also inwiefern das Proletariat sozusagen die politische Vormachtstellung innerhalb von Russland. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wegführt, aber das ist halt auch irgendwie so eine Frage, die mich jetzt irgendwie beschäftigt. Aber das ist halt schon, ich stelle sie einfach mal, inwiefern kann man dann auch, haben wir ja öfters auch schon gehört, irgendwie von auch bei Teach-Ins, so wie 1917 von Chris und Richard, wenn sie sagen, weil okay, die bürgerliche Revolution dauert eigentlich noch an. Mhm. Wie das in einer gewissen Weise, wenn wir von bürgerlicher Revolution sprechen, dann sprechen wir auf jeden Fall nicht von einem einzelnen Ereignis, sondern alle Ereignisse von der Revolution in England, von der französischen Revolution, von der 1776 amerikanischen Revolution und so weiter. Das sind alles irgendwie eine Revolution, ne? Das ist nicht irgendwie verschiedene bürgerliche Revolutionen. Und ich könnte es mir nur so erklären, inwiefern auch die bürgerliche Revolution anhängt und deswegen versucht zu, also auch irgendwie anhält, ist so, dass genau aus dem Grund, was Trotzki hier formuliert, weil eben diese die Aufgaben der bürgerlichen Revolution nur noch durchs Proletariat und die sozialistische Revolution im Vorbeigehen erfüllt werden können. Ja. So würde ich das verstehen, aber ich bin mir unsicher, deswegen wollte ich vielleicht mal Gedanken von euch hören. Aber wenn nicht, es führt auch weg vom Text, also ich weiß das nur an. Also ich meine, der Text, den Trotzki hier schreibt, geht von der Prämisse aus, dass 1848 noch aktuell ist. Ja, und statt dem Proletariat werkeln NGOs dran rum. kann George Hallers noch auch Ansehen ziehen. Also habe ich es nicht verstanden. Ja. Ist okay. Also zumindest würde ich es auch so sehen. Okay. Gut, dann. Ich glaube, ganz kurz vielleicht noch dazu, es gibt schon irgendwie noch so eine Spezifika sozusagen, du hast gesagt, das Französische, Russische und so weiter, dass das alles irgendwie eine Revolution ist. Ich glaube, was Chris immer wieder ja sagt, so ist ja auch, dass die USA irgendwie die Welt irgendwie anführen und hinter sich ziehen. Das sieht man ja auch irgendwie gerade irgendwie an der Entwicklung jetzt, was Trump sozusagen irgendwie als welthistorisches Phänomen bedeutet und inwiefern sich das auch auswirken wird irgendwie oder auch schon hat irgendwie auf an irgendwie Brexit und so weiter und was das auch für uns irgendwie in Deutschland so heißt, dass die USA sozusagen eigentlich, so wie ich das immer verstanden habe, als einzige noch sozusagen diese bürgerliche Revolution machen, aber dadurch, dass sie sozusagen die Welt hinter sich anführen und sozusagen das ist sehr tricky, das verstehe ich auch, vielleicht können wir nochmal nachfragen, aber sozusagen so verstehe ich das, weil eigentlich, wenn du so willst, ich meine, in Deutschland gab es irgendwie dann den Nationalsozialismus ist eigentlich ein Rückfall. Also es war in einem gewissen Sinne irgendwie sozusagen, okay, die Konsequenz irgendwie sozusagen dieser von 48 argumentieren ja auch viele, sozusagen dieser gescheiterten Revolution. Aber also in den USA war das ja schon anders. Also in den USA gab es ja halt, wie du gesagt hast, also 1776 so und danach halt eben. Ja, also keine Ahnung, vielleicht führt es auch zu weit weg. Also ich würde nochmal nachfragen, wir können es ja nochmal auf die Liste posten, also was genau damit gemeint ist. Ich glaube, da gibt es halt eben nochmal diesen Unterschied, dass die Chris auch immer wieder betont, die USA macht das. Ist auch ein bisschen bei mir. Ja, ja, das ist bei der. Was ich aber noch sagen wollte, ganz kurz bevor du das sagst, Thomas, was sozusagen das konkret bedeutet, die demokratischen Aufgaben, finde ich, sieht man ganz gut in der Mitte, in den nächsten Kapitel. Also inwiefern sozusagen die Bourgeoisie gar nicht mehr sozusagen die Bauern hinter sich herziehen können, die 48, die können es gar nicht mehr. Und inwiefern sozusagen das, also die sozusagen Forderungen, die Bauern stellen könnten oder würden, sozusagen das demokratische Forderungen sind, die nur das Proletariat erfüllen kann, wo es dann halt sozusagen auch um Kollektivierung und so weiter geht und dann um die Widersprüchlichkeit dessen auch. Also vielleicht, ob wir da nochmal genauer reingucken. Bitte. Ich wollte auch gewissermaßen anderen Themenkomplex vorschlagen, und zwar inwiefern, also eigentlich anknüpfend an deine Aussage, auch inwiefern gewissermaßen dadurch, dass das Proletariat bürgerliche Aufgaben hat, indem es sie ausformuliert und diese strikt zu verwirklichen, eigentlich das Ganze umkippt in ein sozialistisches Programm, also auf den Seiten, also es ist bei dem Kapitel das proletarische Regime, macht er diese Unterscheidung zwischen Minimal- und Maximalprogramm und inwiefern eben das zusammenfallen muss, sobald es darum geht, dass das Proletariat die Staatsmacht innehat oder gewissermaßen sich das die unmittelbare Aufgabe des Proletariats ist. Wenn es keine anderen Sachen gibt oder so, oder können wir vielleicht das nochmal so ein bisschen uns anschauen, weil ich weiß nicht so ganz, ob ich so die Logik ganz begriffen habe, inwiefern das tatsächlich das eine aus dem anderen folgt, so, weil er ja aufmacht, etwa, also bei uns ist das auf 237, das ist so, also der Absatz fängt an mit... Was, siebtes oder? Sechstes. Sechstes. Und zwar aus folgendem Grunde. Genau, und zwar aus folgendem Grunde. Und da macht er halt eben auf, dieselbe Forderung von einer bürgerlichen, nach bürgerlichen Staatsmacht und der sozialistischen Staatsmacht in die unterschiedliche Ausformung nimmt. Kannst du noch mal ganz kurz erklären sozusagen oder vielleicht sagen, was du so unter Minimal- und Maximalprogramm verstehst? Also das sozusagen, das machen wir dann ja auch noch in ein paar Wochen, auch in einem anderen Trotzki-Text, wo, also im Übergangsprogramm übrigens, wo er das ja auch sehr fordert, aber vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Ja, ich glaube, hier sagt er das eigentlich auch, also indem er sagt, ich würde gerade einfach mal kurz vorlesen, ja. Und zwar aus folgendem Grunde. Die Aufteilung unseres Programms in ein Minimal- und Maximalprogramm ist von großer und prinzipieller Bedeutung unter der Bedingung, dass sich die Macht in den Händen der Bourgeoisie befindet. Eben diese Tatsache, dass der Bourgeoisie die Macht gehört, verbannt aus unserem Minimalprogramm alle Forderungen, die mit dem Privateigentum an den Mitteln der Produktion unvereinbar sind. Eben diese Forderungen machen den Inhalt der sozialistischen Revolution aus und ihre Voraussetzung ist die Diktatur des Proletariats. Kurze Pause, also eben die Aufhebung oder die Kollektivierung der Produktionsmittel gehört zum Maximalprogramm. Und das Maximalprogramm ist eben die Diktatur des Proletariats. So. Und das Minimalprogramm hingegen ist sowas wie der 8-Stunden-Tag, so, was er ja dann im nächsten Absatz einführt. Also ich lese mal weiter. Aber befindet sich einmal die Macht in den Händen der revolutionären Regierung mit einer sozialistischen Mehrheit, so verliert der Unterschied zwischen Minimal- und Maximalprogramm sowohl prinzipiell wie unmittelbar praktisch jede Bedeutung. Eine proletarische Regierung wird unter keinen Umständen an diesem engen Rahmen festhalten können. Nehmen wir die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag. Bekanntlich widerspricht sie nicht im Mindesten den kapitalistischen Verhältnissen und geht deshalb in das Minimalprogramm der Sozialdemokratie ein. Aber stellen wir uns das Bild seiner realen Durchführung während einer revolutionären Periode vor, in der alle sozialen Leidenschaften angespannt sind. Das neue Gesetz würde zweifellos auf den organisierten und hartnäckigen Widerstand der Kapitalisten stoßen, etwa in der Form der Aussperrung und der Schließung von Fabriken und Betrieben. Hunderttausende von Arbeitern würden auf die Straße gesetzt werden. Was hätte die Regierung zu tun? Eine bürgerliche Regierung, wie radikal sie auch immer sein mag, würde es niemals so weit kommen lassen, denn von geschlossenen Fabriken und Betrieben wäre sie machtlos. Sie hätte Zugeständnisse zu machen. Der 8-Stunden-Tag würde nicht eingeführt. Die Empörung des Proletariats würde unterdrückt. Unter der politischen Herrschaft des Proletariats muss die Einführung des 8-Stunden-Tages zu völlig anderen Konsequenzen führen. Die Schließung von Fabriken und Betrieben durch die Kapitalisten kann selbstverständlich für eine Regierung kein Grund für die Verlängerung des Arbeitstages sein, die sich auf das Proletariat und nicht auf das Kapital, wie der Liberalismus stützen und die nicht die Rolle eines unparteiischen Vermittlers der bürgerlichen Demokratie spielen will. Für eine Arbeiterregierung gibt es nur einen Ausweg, die Enteignung der geschlossenen Fabriken und Betriebe und die Organisation ihrer Produktion auf der Grundlage gesellschaftlicher Rechnungsführung. Und mir ist nicht so, oder sag du erstmal, was du das machst. Ich wollte einfach die Frage beantworten, ja, die am Anfang gestellt hast. Ja. Also diese Formtext, also warum das jetzt zusammenfällt. Ja. Oder warum das jetzt aufgelöst wird, der Widerspruch. Das war doch die Frage am Anfang, ne? Ja. Genau, was er ja hier sagt. Also er sagt ja gewissermaßen, wenn wir fordern wollen würden, dass wir einen 8-Stunden-Tag machen, was ja eigentlich ein Minimalprogramm ist, können wir das nicht machen, ohne eigentlich Produktionsrunde zu korrigieren, was ja das Maximal. Ja. Genau, das ist der Punkt. So, weißt du, wenn sie es nicht machen würden, wenn das Proletariat Regierungsgewalt hat, davon geht er aus, ja. Und den 8-Stunden-Tag als Gesetz einführt, ja, und dann die Kapitalisten irgendwie hunderte Arbeiter vor die Tür setzen und irgendwie mit Fabrik schließen und wohnen, dann kann das Proletariat natürlich nicht, weil es irgendwie an der Macht ist, sagen so, okay, wir machen das halt nicht mehr, das würde die Bourgeoisie tun, sondern es muss automatisch irgendwie die Fabriken enteignen und damit, gerade weil es so eine Notwendigkeit gibt, fällt Minimal- und Maximalprogramm zusammen. Und übrigens, das ändert sich dann nicht mehr, weil im Übergangsprogramm, weil du es kurz noch angesprochen hast, da ist das Übergangsprogramm ist eine Verbindung zwischen Minimal- und Maximalprogramm. Das ist nämlich falsch gesagt. Aber meine Frage ist vor dem Hintergrund dessen, dass eben später dann 1917 durch viele Streiks eben doch dann der 8-Stunden-Tag, also in vielen Fabriken durchgeführt ist, so ohne eben dass das unmittelbar dann gekoppelt war, dass die Produktionsmittel. Ja, da hat er auch das Proletariat nicht der Regierungsgewalt, ne? Erst im Oktober, im Februar 1917. Das war einfach, also weißt du, im Februar 1917 war es so, dass irgendwie massenhaft Leute gestreikt haben. Und das Proletariat hat da auch eine führende Rolle gespielt. Aber es war jetzt nicht so, dass es dann die Diktatur des Proletariats oder halt irgendwie die Arbeiter, also dass da das Proletariat schon an der Macht war. Sondern aufgrund von diesen großen Streiks und so weiter wurde das Minimalprogramm des 8-Stunden-Tages erreicht. Also ich glaube, diese Trennung gab es da auch noch, ne? Also 1917. Ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt sozusagen. Also, ich glaube, also der 8-Stunden-Tag ist eigentlich was ohne Probleme erfüllbar ist unter einer bürgerlichen Gesellschaft. Wenn du aber das Proletariat der Regierungsmacht hast, würde ich sagen, also dann muss es jetzt irgendwie automatisch, glaube ich, dahin kommen, aber du hast einfach die politische Macht, dann sozusagen, wir leiten das. Also, der 8-Stunden-Tag muss sozusagen schon notwendig dazu führen, dass die Kapitalisten daran natürlich weniger verdienen. Das heißt, sie müssen Leute rauswerfen, das heißt, die Reservearmee wird größer. Und in dem Moment, wo aber eigentlich die Reservearmee ja mal die Macht hat, kann die Reservearmee halt sagen: So, ja, gut, also dann setzen wir euch jetzt an. Und warum müssen die Kapitalisten jetzt so handeln? Also, das verstehe ich halt nicht mehr. Angenommen, du hast halt wirklich so eine Idee, so ein bisschen so dieses. Was so Adorno hat mit diesem Monopolkapitalismus, der sich das auch leistet, die Arbeiter sozusagen irgendwie ruhig zu halten, bestiehlt die noch mit Industrie, mit der Kulturindustrie. Und da frage ich mich dann halt auch so, also vielleicht ist es jetzt sozusagen nicht ein prinzipielles Problem, sondern nur an dem Beispiel, was ein bisschen schlecht gewählt ist. Weil mal angenommen, die Kapitalisten würden sagen, was, ach, ihr wollt einen 8-Stunden-Tag, wir geben euch 4 und wir geben euch mehr Lohn. Und wenn das dann nicht sofort sozusagen irgendwie der ganzen revolutionären Energie irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Thomas, darf ich direkt jetzt mal sagen? Ja? Weil, also ich meine, das haben wir letzte Woche auch Rosa Luxemburg gelesen. Also, die Kapitalisten hätten den Arbeitern nicht einfach 8 Stunden gegeben. Also, die haben sich das erkämpft. Das ist jetzt so eine, sozusagen, wir lesen jetzt diesen Text, okay, diese 8-Stunden-Tag, so also Minimalprogramm und so. Diese Minimalforderung würde überhaupt nicht sozusagen konzidiert werden von den Kapitalisten, wenn es sich das für die Maximalforderung auch gäbe. Wenn das Proletariat nicht viel mehr gefordert hätte als diesen 8-Stunden-Tag, würden sie diesen 8-Stunden-Tag gar nicht, hätten sie den, also das ist doch, also finde ich, die ganze Lehre irgendwie von letzter Woche sozusagen, von dem Massenstreik, was Rosa Luxemburg ja schreibt, sozusagen der übergeht in also ökonomischer, in politischen Kampf, politischen wieder in ökonomischen. Also sozusagen, das ist nicht einfach sozusagen in der blauen Luft, sagt sie, sondern das sind reale Klassenkämpfe und die hätten diesen 8-Stunden-Tag nicht bekommen. Aber was du sagst mit sozusagen, ja, später dann sozusagen, was Adorno oder auch Lenin dann schreiben, sozusagen dieser Monopolkapitalismus kann sozusagen, kann, muss aber auch nicht irgendwie sozusagen seine Sklaven irgendwie durch eben diese, was sagt er, Überschüsse, also sozialistischen, genau, sozusagen noch ernähren und ihnen diesen Brotkrumm abgeben. Das ist dann sozusagen tatsächlich ja auch irgendwo, also das ist sozusagen, was Rosa Luxemburg letzte Woche auch schreibt, das ist das, was die Gewerkschaften wollen. Also die wollen ja sozusagen nicht, aber die Gewerkschaften sehen nicht, dass sie selbst überhaupt so eine Stellung haben können und so eine Rolle sozusagen einnehmen können und sowas fordern können, wenn es die Sozialdemokratie nicht gäbe, die gewissermaßen sozusagen dieses Maximalprogramm noch aufrechterhält, wo sie ja eigentlich sozusagen in den bestehenden Bedingungen im Rahmen dessen halt diese Forderung zu stellen. Und sie sehen halt nicht, wir würden niemals wachsen, wir hätten niemals so eine Verhandlungsmacht, wenn es nicht die Sozialdemokratie gäbe. Ja, so. Also bis zur Oktoberrevolution oder bis zum Ersten Weltkrieg ist die feste Vorstellung, dass diese ganzen Maßnahmen aus dem Minimalprogramm, heute würde man sagen Humanisierung der Arbeitswelt, die können von der Bourgeoisie nicht kategorisch zurückgewiesen werden, sondern man kann sie darauf zwingen, dass sie sich darauf einlassen müssen, aber die Verwirklichung, an der Verwirklichung, da die Verwirklichung übersteigt die Kapazität der Ausgleichsmittel des Kapitalismus. Und deswegen würden sie sich weigern und mit Gegenklassenkampf von oben, also besitzerisch oben, und dann würden sie merken, oh, wir haben aber gar nicht die Macht. Also das Paradebeispiel war Chile Allende, ja, wo man dachte, von der politischen Macht aus könnte man der Bourgeoisie diese 8-Stunden-Tag und Milchschulsubventionen für die Schulkinder und so der Bourgeoisie abknöpfen, und die Bourgeoisie hat dann gesagt, wir haben aber noch Connections zur Armee. Und